Guten Abend. Das hier ist meine Maske. Es gibt viele andere, aber diese ist meine. Meine Maske ist mein bester Freund. Sie ist mein Leben. Ich muss sie meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist meine Maske nutzlos. Ohne meine Maske bin auch ich nutzlos. Meine Maske verfehlt ihr Ziel nie. Wir sind die Bezwinger unserer Feinde. Wir sind die Bewahrer des Lebens. Das schwöre ich. Bis kein Corona mehr ist, nur Frieden. Amen. Sonntagabend, 18 Uhr. Ach, was soll der Scheiß? Leicht verspätet. Eine Lüge. Ja, genau. Pünktlich um 18 Uhr fangen die Weltraumaffen an, so wie jeden Sonntag. Rotieren. Fangen die an zu rotieren, meinst du? Und bevor ihr euch wundert, ja, heute sieht man leider nicht die Einblendung. Da könnt ihr euch beim Google-Konzern bedanken. Also jetzt von den Sprechern. Das funktioniert leider heute nicht. Vielleicht nächste Woche wieder. Aber die Artikel sollten ja zu sehen sein, oder was? Genau, die sind alle in gewohnt hoher Auflösung für alle sichtbar. Guter Qualität, genau. Und ich denke mal, wir sollten sogar ein bisschen besser klingen, wenn die Qualität, die wir hier haben, dafür repräsentativ ist, was ihr hört. Aber jetzt kann er anfangen zu singen, ne? Wie der Naidoo letzte Tage. Wird kein leichter sein. Ach ja, worauf warte ich denn? Das war ja von mir. Schon ganz verwirrt hier. Oh, einmal mit Profis. Genau, das ist hier von der Heute-Show. Die haben hier die Erde, die das Coronavirus umarmt. Und heute ist Tag der Erde. Die Auszeichnung größter Beitrag zum Umweltschutz geht dieses Jahr an ein Virus. Weil ja das Virus die Erde wieder lebendig macht, indem es die Menschen... Ja, die heute schon ihre politischen Scherze, ne, die sind schon ein bisschen schwach, ja. Finde ich jedenfalls. Menschen, die sagen, wir sind der Virus, haben eine Kindheit gehabt in einem Haus, wo die Wasserleitung mit Blei bearbeitet wurde. Der User nur Wahrheiten fragt völlig zu Recht, warum der Mond Corona hat. Gute Frage. Also, ich verstehe es auch nicht. Oder ist... Aber das nennt man Humor im Öffentlich-Rechtlichen und wird dafür bezahlt. Hab ist ich dafür wunderbar. Bezahlt? Ist ja? Da mein Geld drauf gegangen? Nee. Weiß ja, der Mensch ist das Problem. Die Sonne Theo. Hat mit Corona, ne? Die Sonne hat mit Corona, ne? Stimmt. Mhm. Da wird das viel mehr Sinn machen, ne? Wenn die Erde so die Sonne in der Hand wiegen würde. Aber die Sonne macht ja, dass es warm ist. Und das. Und ja. Ultraviolettes Licht. Und am Ende spritzt sie sich noch Desinfektionsmittel. Das könnte auch sein, ja. Eine Gurke mit Bleiche. Oder es kann auch sein, dass die Sonne bei einem Eingriff am Herzen verstorben ist oder im Koma liegt. Wir wissen, ja. Das ist die koreanische Sonne. Hm. Die Sonne unseres Volkes und so. Die Sonne ist untergegangen, meinst du? Hm. Sowas. Bange machen gilt nicht. Genau, sagte der Philosoph Theodor W. Adorno einst. Dieser Spruch passt gut in die Zeit der Corona-Krise, angeblich, laut ZDF. Aber was meint der Denker damit eigentlich? Und dann schauen wir mal, ob wir das Video auch uns mal anschauen können. Das ist nämlich ein sehr schönes Video. Ja, wer macht denn Bange? Oh, das ist künstlich. Bange machen gilt nicht. Diesen Satz schreibt Theodor W. Adorno 1944 im amerikanischen Exil. Er lebt zu dieser Zeit mit seiner Frau Gretel in Los Angeles, der Stadt der Engel. Doch für ihn ist das kalifornische Paradies die Hölle auf Erden. Ja, wie total. Also, weißt du, das ist das Ding. Du tust Zweiten Weltkrieg flüchten, Nazi, Massentod, genau. Faschismus, Kommunismus, flüchtest dorthin, wo die Leute gerade eben noch, ne? Weißt, dort, wo noch Freiheit herrscht, wo du Filme angucken kannst, Popcorn essen kannst, sitzt im Kino und denkst, ich bin so unterdrückt, ich muss meine Cola trinken. aber ich finde es schön, wie er sich da so an die Spitze von einer Bewegung stellt, weil heute haben wir ja ganz viele von den Leuten, die sagen, bei euch ist alles so scheiße, da Almankartoffeln, und deren Eltern kommen auch meistens aus Ländern, in denen es den Leuten nicht ganz so gut gegangen ist. Oder sie sogar politisch verfolgt wurden. Allerdings. Tja, ich meine, wenn der Adorno heute Kalifornien sehen würde, würde er es wahrscheinlich besonders schön finden. Wahrscheinlich. Viel schöner als vorher, auf jeden Fall. Oder er würde sagen, das ist der Kapitalismus. Der würde da nicht leben wollen, aber er würde es feiern, ja. Naja, ich denke mal, er würde es genauso machen wie die Intellektuellen jetzt auch, wegignorieren und auf irgendwelchen Rassismus verweisen. Ja. In einer Zeitmaschine ist Adorno aus Nazi-Deutschland in diese Welt der Vorgärten, Werbetafeln und Vergnügungstempel katapultiert worden. Freiheit? Das heißt im Amerika der 40er Jahre vor allem die Freiheit zu konsumieren. Furchtbar. Ja, genau. Was ist das für ein Quatsch? Ich meine, man weiß ja ganz genau, wann Trump geboren ist. Ne? Deswegen, Peng, make America great again. Ja, wobei der Spruch, den gab es ja damals auch schon. Also nur halt von America first. Also daran wird es ja angelehnt. Das ist ja das, was die Wannabe-Intellektuellen bei ARD und ZDF sich dabei denken. Die Linie zwischen dem damals dem Kaufland, dem Faschisten und Trump zu ziehen. Ja, aber Obamas Spruch von Change war ja auch mit dem Ziel, Amerika wieder groß zu machen. Wie Kleingeld. Adorno wehrt sich auf seine Weise, schreibt Aphorismen. Sammelt sie unter dem Titel Minima Moralia, Reflexionen hat aus den Amerikanern, aber ehrlich, der richtige Unternehmer wollte nicht. Die fanden es nicht mehr davon. Das Aphorismus. Ich kann mir gerade so vorstellen. Noch ein Blitz-Aphorismus. Ja, wie er da mit diesen Muskeln steht, die sie da gerade gezeigt ja, genau. haben. Und dann so weiter. Ja, wenn ihr euch weiter freut, dann schreibe ich jetzt Aphorismus. Das ist kein richtiges Leben im Falschen. Ha. Nehmt das Loser. Die einzig gute Quelle für Aphorismen sind die Weltraumaffen. Eben. Leben. Bange machen gilt nicht, ist einer dieser Aphorismen. Er kritisiert im Anschluss an dieses Motto, dass Menschen in ihrem Denken einer vermeintlichen Objektivität und Mehrheitsmeinung folgen. Doch so können sie nicht erkennen, wie sehr sie in diesem für ihn falschen Leben gefangen sind. Ein subjektives und damit kritisches Denken jenseits der Norm, das ist in dieser Welt verdächtig und nicht gewünscht. Ihr müsst subjektiv denken, das ist einzig Wahre. So kommt man zu den richtigen Erkenntnissen. Immer schön subjektiv denken. Das erinnert an diesen alten Geisterfahrer-Witz. Ne? Einer? Hunderte! So. Alle anderen müssen Unrecht haben. Also Adorno hat im Endeffekt erkannt, Mehrheitsmeinung ist nicht Minderheitsmeinung. Wow, krass, wow. Krass, wow. Nee, im Grunde hat er gesagt, Lamestream Media kann mich mal. Was wollen uns die beiden Gehirne, die sich mit Hörnern gegenseitig bekämpfen, sagen? Ja, es ist eine Kriegsmetapher. Für den Paradigmenwechsel im Denken zwischen der Mehrheits- und Minderheit. Ich würde sagen, Adorno wollte uns Hörner aufsetzen. Mehrheit. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ist er denn bitte nach Amerika geflohen und nicht in die Sowjetunion? Das hätte denen doch wahrscheinlich eher gelegen. Aber Gute Frage, warum ein Marxist in die USA und nicht in die UdSSR flüchtet. Sehr gute Frage. Vielleicht wusste er nicht, wie das in den USA ist und dachte, er kommt da hin und kann in irgendeiner Kolchose anfangen. Und dann haben die ihm erstmal erklärt, nee, du kannst ja machen, was du willst. Und da war er ein bisschen irritiert. Ja, außerdem, das hat ja auch alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ich meine, nur weil der gute Mensch den Konsum schlecht fand und meinte, man soll subjektiv denken, hat das so lange nichts mit Kapitalismus, ist böse und wir brauchen Postmoderne zu tun. Also. Chris, wenn du nicht ruhig bist, gibt es einen Aphorismus. Tja, vielleicht hat der Herr ja auch davon geträumt, einfach Orangen zu züchten. Und da gab es zu der Zeit ja günstige Gelegenheiten in Kalifornien, sag ich mal. Ich hätte jetzt gedacht, er war doch, glaube ich, auch Jude. Die sind ja traditionell eher nach Amerika gegangen, glaube ich. Obwohl aus Russland auch eine Menge gekommen ist, ist ja nicht. Ja, aber wenn du Marxist bist und Marx die ganze Zeit liest, warum gehst du nicht in deinen Ideal-Utopia-Staat, wo Marx umgesetzt wird, und warum gehst du dann zu den bösen USA? Ich verstehe das einfach nicht so. Ich meine, wenn er absichtlich das System zersetzen wollte, dann macht das natürlich Sinn. Ja, du wurdest, er war ja schon, und dann musste jetzt der nächste Block praktisch angegangen werden. Das ist ja das Problem mit den Linken allenthalben. Sie wollen ja immer ein funktionierendes System lieber kaputt machen, als in die Systeme zu gehen, die das schon versuchen. Also sonst, es gab ja nicht umsonst früher den Spruch, geh doch nach drüben. Wenn einer zu sehr genervt hat, hat man gesagt, geh doch nach drüben. Ja. Da sind deine Ideen doch schon fast so weit. Warum bist du nicht da und hilfst mit, statt uns hier auf den Sack zu gehen? Also was ich da... Die Massenkultur fördert. Jetzt, was ich da vermuten würde, ist so ein Ding, er hat einfach so viel von seinem Leben an Lebenszeit und Kraft für Marxismus geopfert, dass es für ihn leichter wäre, einfach das Ding weiter zu pushen und diese Linse einfach zu rechtfertigen und sagen, ja, ich werde mir einfach irgendwie was finden, was meinem Weltbild zustimmt, anstatt zu sagen, okay, ich verwerfe mein Weltbild, weil es ist offensichtlich falsch. Es ist ein Standard 0815-Fehler, ich verstehe aber nicht, wieso man so Leute wie Adorno so feiert. So, okay, ja, cool, der hat Sachen geschrieben und... So, du meinst, Adorno litt unter der Sunk-Cost-Fallacy in Sachen Ideologie und Weltbild. Eben, ganz genau. Ja, genauso wie sämtliche Marxisten es tun. Sämtliche Leute, die nicht damit klarkommen und sich verhindern, ideologisch sich weiterzubilden. So, ja. Ja, die finden es auf jeden Fall enorm wichtig, weil das ja schon einen großen Einfluss hatte auf dieses ganze Ding von wegen, nee, wir dürfen nicht mehr objektiv sein, wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, uns immer von unserem eigenen Standpunkt ausgehen und diese ganzen Ideen, die wir alle haben. Ne? Also. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Philosophenprinzip, oder? Er war ein Philosoph, aber er war sozusagen ein Proto-Postmodernist. Und der Foucault. Ja, die Philosophen mischen sich ja immer überall ein. Ja, die haben ja auch sonst nichts zu tun. Sozusagen. Hat diese Einstellung und trägt so zu einer weiteren Entfremdung des Menschen von seinen eigenen Erfahrungen bei. Entfremdung, ne? Aha. Hebel, erzähl uns mal was zum Thema Entfremdung. Also die Entfremdung der Arbeit ist, wenn du in Urlaub gehst oder einen Krankenschein abgibst und nicht auf die Arbeit erscheinst. Das ist Entfremdung von der Arbeit und das hat Karl Marx in die Welt gesetzt. Das heißt, wenn du nicht an einem Arbeitsplatz bist, geht es dir schlecht, weil du nichts Ordentliches zu tun hast. Und der Teufel hat Hände gemacht, die sich langweilen und deswegen solltest du aufgeräumt irgendwo sein und arbeiten gehen. Das meinte Marx. Unser Zuschauer Bios Theoreticos sagt, dass der nach New York gegangen ist, weil er da ein Jobangebot hatte. Der Herr Adorno. Ja. Deshalb ist er nach Amerika. Aber komischerweise ist er ja nicht in New York geblieben, sondern an die... Genau, war nicht von Kalifornien die Rede, dass Kalifornien ihn so angewiesen hat. Ja, er hat vielleicht auch gedacht, nach einer Woche in diesem New York, dass er vielleicht mal frische Luft braucht und ob es da nicht auch schöne Gegenden gibt in dem Land. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber wie gesagt... So, wir hatten ja nicht erst aus dem Institut für Sozialforschung gegründet und er ist dann hinterher nach Hollywood sozusagen als Berater oder sowas, glaube ich, für die Filme. Jetzt wird es sehr spekulativ. Vielleicht machen wir mal eine Sondersendung zu Adorno und laden irgendwie ein. Der Kunst ist für Adorno der einzige Ort der Erkenntnis. Für ihn ist sie sogar Erlösung, denn nur im ästhetischen Urteil offenbart sich für ihn, wie wenig übrig bleibt von der vermeintlich objektiven Betrachtung einer Sache. Der Tintenklecks. Weil ja die Betrachtung eines Kunstwerks auch das gleiche ist wie die Betrachtung von, sagen wir mal, politischen Entscheidungen. Aber die ist ja halt total subjektiv und deswegen gut. Ja, aber das ist aber doch kein, darauf kannst du ja keine Gesellschaft aufbauen. Ja. Aber er sagt ja auch sowas wie... Da könntest du halt nur eine Monarchie oder so, oder nur vielleicht noch so eine Oligarchie oder Plutokratie drauf aufbauen, wo halt wenige Leute irgendwie sich einigen müssen. Aber wenn du irgendwie eine Demokratie hast, in der jede subjektive Meinung gleich viel zählt, na dann gute Nacht. In meinen Augen dient es ja eigentlich auch nur der Zersetzung, damit du einen Druck auf den Staat aufbauen kannst und deine Clique von Marxisten dann übernehmen kann. Vor allem, weißt du, wenn die Leute wirklich die Position vertreten, dass alle Positionen im Endeffekt gleich gut sind und nur so verschiedene Arten von Perspektiven sind, dann hätte Adorno seinen eigenen Prinzipien gefolgt und konsistent geblieben, keine Texte geschrieben, weil es heißt, es endet doch eh nichts, ist doch eh vollkommen egal, ich habe eh nichts auszusagen und nehmt mich nicht ernst. Ja, aber das ist Banner machen gilt nicht, hätte doch auch diese, der hatte so eine Note, dass es eben sagt, ja, lasst euch die Meinung nicht von der Angst versauen oder so, verstehe ich das jedenfalls ein bisschen. Ne, ja, also Angst ist kein guter Berater oder so, sagt man ja, ne? Ja, im Grunde sollte Adorno nur eine Sache ausgesagt haben, nämlich nichts ist wahr und fertig. Aber dann kann man die noch nicht. Die Aufklärung führt auf jeden Fall in den Faschismus, ne? Das muss man wissen. Jazzmusik ist auch ganz schlimm. Und das ästhetische Urteil ist als einziges gut. Aber da hast du ja heutzutage dann auch diese Leute, die dann meinen, dass die ganze Kunst politisch sein soll, was ich dann wiederum nicht so richtig verstehe, weil ich meine, das würde ja eigentlich dem, also da gibt es ja dann kein ästhetisches Urteil mehr. Die Sachen sind gut, wenn da genug Frauen drin sind und die schwarz genug sind oder so. Und es irgendwie der guten Sache zuträglich ist. Dann weiß ich ja nicht so ganz, ob die das richtig verstanden haben. Ja, weiß ich auch nicht so, ob er damit zufrieden wäre. Kann ich mir eigentlich eher nicht vorstellen. Aber Bange machen gilt nicht und Angst ist kein guter Ratgeber, ist ja auch eigentlich so eine Null-Aussage, weil... Das ist so wie, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Nee, das meine ich nicht mal, aber Angst ist ganz sicher ein guter Ratgeber. Wenn du als Urmensch mit deiner Keule durch den Dschungel geschlurft bist und hast einen Bären gehört, hast du Angst gekriegt. Und das war eine gute Sache. Dann bist du nämlich umgedreht und oder auf den Baum geklettert oder irgendwas. Und dementsprechend ist kann Angst, also Angst ist ja auch jetzt bei dieser Covid-19-Geschichte der treibende Motor. Angst vor dem Steigen der Opferzahlen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in den... Das Bange machen gilt nicht, hieß ja scheiß drauf, wir tanzen auf dem Vulkan und die paar Leute, die es erwischt, die haben halt Pech gehabt. Nee, ich meine, das ist so also ein bisschen die Mausfeldtheorie, ne? Man kann den Leuten Angst machen und es wird den Leuten Angst gemacht dauernd vor irgendwelchen Sachen, die vielleicht gar nicht da sind oder so. Das kann man schon machen. Das ist ja der Covid, der gut, den scheint es jetzt zu geben oder so, aber da hat es schon andere Geschichten gegeben, ja, wo man eben viel geglaubt hat und dann war da nichts dahinter oder so. Das stimmt allerdings. Ich verstehe das so, dass man sich da nicht die Objektivität einfach von versauen lassen soll, oder dass man möglicherweise, wenn man jetzt Zeit hat und es kommt nicht gerade ein Bär um die Ecke, sondern man hat eben Angst vor irgendwas, was in der Zukunft ansteht, dass man ja nochmal drüber nachdenkt, ob man, wenn man jetzt keine Angst hätte, auch so handeln würde, zum Beispiel. Ne? So verstehe ich das eigentlich nur. Das ist ein bisschen profan, aber okay. Ist auch nicht schlecht. Linke. Das war Teil von dem Ding von Abel. Ja, ich finde es wunderbar, dass die Linke es feiert und beim Lenin ein bisschen nachgekruschelt hat und das ein oder andere Zitat, was nicht ganz so abstrus ist, zusammenklamaukt hat, um ihn in ein positives Bild zu rücken. Das wäre jetzt wie wenn irgendwie eine rechte Partei meinen Kampf nimmt und auf die 3-4 normale Sätze, die da auch drinstehen, abklopft, die rauspostet und sagt, ja, war ja nicht alles so schlimm mit dem Lenin, war ja nicht alles so schlimm, weißt du, so in die Richtung geht. Also ich finde es interessant, dass die sich das überhaupt getrauen und nicht sehen wollen, was für ein Schuss ins eigene Knie das ist, was sie damit machen. Also, der Lenin hat ja nichts gemacht. Das mit den Gulags hat ja der Stalin gemacht. Nein, das hat der Lenin gemacht. Also der Lenin hat die Bauern umbringen lassen, als die sich gegen ihn gewendet haben und solche Sachen. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Was ich glaube, das ist ein Bild Test. Was ich auch schön finde, ist dieses Katzenstreicheln. Das ist schon fast so, ja, Mr. Bond. Die Katze konnte sich nicht wehren. Die wäre sonst erschossen worden. Es sind buchstäblich Propagandabilder, die hier gezeigt werden und keiner sagt was. Ja. Das ist fucking Propagandaaufnahme. Ich sehe das als Versuchsballon, so ein bisschen so, wie weit haben wir es denn schon durchgesetzt, dass links nicht so gefährlich ist wie rechts. Einfach mal gucken, kann ich Lenin posten, obwohl er da zumindest tausendfaches Blut an den Händen hat. Das ist wie ein Bild von Mussolini und dann drunter schreiben, ich will demokratischen Faschismus. Ich, keine Ahnung, Alter. Ich junge Linke, Alter. Tja. Ich muss bei Lenin immer dran denken, dass ihm sein Leichnam doch zerfällt. Ja, drohte zu zerfallen oder so. Ja, und hier ist Deutschland ist in Aufruhr. Es geht ein Gespenst um in Deutschland, das Gespenst des Antikommunismus. Habe ich noch nie von gehört, dass die Leute sich da engagieren würden. Wir sind demokratisch gesinnte Menschen verschiedenster politischer Richtungen. Der Antikommunismus ist zutiefst antidemokrat. Er verteidigt den Kapitalismus mit all seinen Folgen als alternativlos. Er will soziale Protestbewegungen und antifaschistischen Widerstand systemkonform zähmen. Dazu sagen wir nein. Das ist hier eine Gruppe kommunistischer Menschen aus Deutschland, die möchte, dass du, du ja. auch deinen Widerstand gegen den Kommunismus aufgibst mhm. und die deine Stimme in den Chor einreißt, die sagt, gib Antikommunismus keine Chance. Weil Charlie Chaplin hat auch gesagt, ich bin kein Kommunist, aber ich weigere mich, Kommunisten zu hassen, nur weil es konform ist. Ich glaube, die wenigsten Menschen mögen Kommunisten nicht, weil es konform ist, sondern das sind die Leute, die vielleicht selber mal in einem kommunistischen Land gelebt haben, wie viele Leute in Ostdeutschland, oder Menschen, die dabei zugesehen haben, wie das so zugeht in kommunistischen Ländern und die deshalb gewisse Vorurteile haben, einfach gegen diese Art der Politikführung. Und es ist ja eigentlich auch noch ganz einfach. Es geht darum, dass Ideen keine Rechte haben, aber Menschen schon. So, und das eine steht dem anderen nicht im Weg. So, du kannst absolut Antikommunist sein, genauso wie du Antireligion sein kannst. Und ja, du würdest nicht irgendwie wollen, dass diese Leute verletzt werden. Du willst einfach nur, dass sie aufhören, diesen Quatsch zu glauben. Ja, solche Leute lehnen aber auch irgendwie die Demokratie ab als stützende Struktur für den Kapitalismus oder so. Das ist immer nur vorgeschoben. Ich glaube, es geht darum, dass wenn der Kommunismus verherrlicht wird, obwohl er eine totalitäre Staatsform ist, da zweifelt ja keiner dran, ist ja klar. Das liegt einfach an einer gewissen Menschenfeindlichkeit, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass man einfach sagt, okay, es gibt intelligente Menschen und dumme Menschen und dumme Menschen müssen irgendwie Befehl, denen muss man halt irgendwie zu ihrem eigenen Wohl helfen. Hm. Und, ja, es ist einfach so eine Betrachtung von verfügbarer Masse oder so. Nicht für die dummen Menschen, ne? Und auch lustig, dass gleich im ersten Absatz auch gleich das Wort antifaschistisch kommt, weil Antikommunismus keine Chance. Aber antifaschistischer Widerstand ist natürlich richtig. Ich bin ja auch im Grunde meines Herzens gegen Faschismus. Ja. Aber auch gegen Kommunismus, weil ich keins von den Extremen gut finde. Und jetzt? Ja, aber weißt du, so das Ding ist halt, Faschismus hat im Kerne etwas gegen Kommunismus, so radikal, und deswegen will Faschismus Kommunismus auslöschen. Aber Kommunismus sollte eigentlich total entspannt sein und sagen, weißt du was, wir vertrauen so hart auf unsere Prognosen, dass es heißt, okay, Kapitalismus wird sich selbst vernichten, mit der Hilfe von Faschisten, scheißegal, danach kommt die große Revolution und wir haben Sozialismus und danach Kommunismus, weißt du? Ja, das war ja die Strategie mit dem Dritten Reich, das ist ja genau die Idee dahinter. Das ist ja gemacht. Aber scheiß Kommunisten, die verstehen einfach nicht, wenn man ihnen sagt, ja, zieh doch woanders hin. Das ist eigentlich eine Empfehlung, ist nicht, damit sie abhauen und einfach mal weg sind, nicht nur, ja, so, sondern zusätzlich, damit sie wirklich konsistent sind mit ihren Ideologien, mit ihrer Annahme, dass der Kapitalismus sich selbst vernichtet. Ja, dann müssten die doch eigentlich Faschismus feiern. Die müssten sich doch freuen, wenn Leute sich untereinander weiter zerstreiten. So, aber die zerstreiten sich halt unter dem falschen Banner, weißt du, wenn Leute sich zerstreiten und in Arbeitslager gesteckt werden von kommunistischer Seite, ist das besser und gut, weil es ja förderlich für den Kommunismus ist, ja, aber wenn Faschisten das machen, ja, dann leiden ja Kommis drunter und das ist nicht gut, also das ist absolut menschenverachtend. Die Übergänge sind doch fließend. Ja, ich mach da nicht mit. Let white people die. Prof triples down. Whiteness is a mental and physical terrorism. Da hat ein Soziologieprofessor, der sich mit kritischer Rassentheorie beschäftigt, das ist eine Critical Race Theory, die natürlich überall strukturelle Unterdrückung sieht, der Öffentlichkeit preisgegeben. Also er hatte vor einigen Monaten schon mal eine Eskapade, einige Monate, war glaube ich sogar 3 Jahre mittlerweile, hatten wir glaube ich sogar denselben Typ auch schon in der Sendung, wo er auch verzapft hat, dass irgendwie, ja, Weiße sollen halt sterben, weil Gründe, weil ich habe halt Rassenhass und ich bin Soziologe. Interessant finde ich auch, dass er sich halt aufführt wie die Axt im Walde aufgrund von Gesetzen, die Weiße verabschiedet haben, weil Meinungsfreiheit und so, und der das halt bis zum Anschlag ausnutzt und in dem Sinne eigentlich mehr macht zu ihm, aber was er halt sagt, ist halt schon auch schon irgendwie heftig, einfach, ich meine, keine Ahnung, also damals, als der Kongress-Typi Steve Scalise angeschossen wurde, meinte er, let white people fucking die, smile a bit when it happens, also lächle, wenn sie sterben, Und ja, diesmal hat er halt wieder irgendwie wegen Coronavirus sich dazu berufen gefühlt zu sagen und zu verkünden, dass Weiße halt sterben sollen, weil sich die weiße Rasse nicht mit ihren Privilegien auseinandersetzt und sie deswegen den Tod verdient haben. Tja, ist das jetzt das Trinity College in Dublin oder in Connecticut? Connecticut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hätte mich sehr gewundert, wenn das in Dublin wäre. Aber das wäre dann noch bemerkenswerter. Soweit sind die noch nicht wahrscheinlich. Die Queer Front hat demonstriert. Ja, genau, das haben sie aus Berlin. Da haben sie eine Demo gemacht gegen diese Maßnahmen. Und da waren ja relativ viele bekannte Nasen. Volkslehrer, KenFM, weiß nicht, Strang, glaube ich, auch dabei und so. Und da die Berliner Verwaltung nur erlaubt hat, irgendwie bis 20 Personen oder so, waren dann auch irgendwie fast nur Bekannte sozusagen da. Und der Tagesspiegel, ja, haut da drauf so ein bisschen und behauptet, das wäre ein Querfrontler. Ich finde es ein bisschen krass, dass man nicht ein bisschen demonstrieren darf. Ist doch egal, was das für Leute sind. Ein Anliegen haben sie ja, sagen wir mal. Dementsprechend war das aber auch umstritten. Der Artikel hat irgendwie 600 Kommentare oder so bekommen. Also da geht es gerade heiß her. Ja, die Art und Weise, der so Demonstranten im Geschlecht zu reden, ist irgendwie nicht in Ordnung unbedingt, aber ja, es sind tatsächlich auch ein bisschen. Außerdem hatten sie noch darüber gesprochen, was das irgendwie mit der Volksbühne zu tun hat, weil scheinbar diese Leute. Das ja, also eine falsche Adresse benutzt auch. Die wollten irgendwie einen Verein jetzt gründen und haben da irgendwie Flyer verteilt, wo halt im Impressum die Adresse von der Volksbühne angegeben war. Aber Sprecher von der Volksbühne behaupten, dass das dass mit denen nicht abgesprochen wäre. Also, ja. Ja, ein Verein in Gründung irgendwie anzugeben als Beantragender oder was, als Antragsteller für die Demo, ja, ist auch ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ja, vielleicht können wir das ja gerade mal ansprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja regional auch ein bisschen unterschiedlich, ist es wohl so, dass Demonstrationen weiterhin erlaubt sind, allerdings maximal 20 Personen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Veranstalter dazu gezählt wird. Das ergibt sich jetzt gerade dadurch, dass sie das beantragen und genehmigen nicht bekommen oder so. Das ist doch so eine Verwaltungswillkür. Ja, also ich sage jetzt einfach mal das, was ich dazu gelesen habe. 3,5 Meter Abstand von den Demonstrationsteilnehmern muss gewährleistet werden. Sonst kann die Demonstration aufgelöst werden. Es dürfen keinerlei Flyer oder sonstige Sachen verteilt werden. Sonst kann die Demonstration aufgelöst werden und so weiter und so fort. Also ja, das ist ja schon ziemlich komisch. Nur einfach mal, um zu sagen, es ist jetzt nicht komplett verboten, aber die Regeln, ich meine, eine Demonstration mit 20 Leuten, kann man sich überlegen, wie eindrucksvoll das ist. Ne? Ja, Fridays for Future hat ja jetzt auch irgendwie so ein symbolisches Online-Ding gemacht, wo sie für jeden, der da angeblich online gewesen ist, so ein Plakat, wo es vor dem Bundestag irgendwie gelegt haben wollen oder so. Übrigens ist das ja auch heute oder war das gestern? Ich glaube, es war heute sogar. Oder? Nee, gestern war es. In Berlin waren ja wieder 1000 Leute auf der Straße. Wieder gegen die Maßnahmen der Bundesregierung, gegen das Coronavirus. Ja, 100 Festnahmen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich halte es irgendwie nicht für zielführend, im Moment zu demonstrieren. Ja, aber und ich finde es halt auch, aber auf der anderen Seite gut, wenn dann wenn die Auflagen so sind, dann haltet euch doch dran, dann könnt ihr auch demonstrieren. Aber 1000 Leute irgendwie, die in Berlin zusammenlaufen, ohne Kontrolle und so, viel Spaß. Halte ich nicht für sinnvoll, aber macht, was ihr wollt. Ja, aber vielleicht ist es ja auch keine Demonstration in dem Zweck, sondern eher so ein Gefolgschaftstest der Leute, die zu der Demo aufrufen, um ihre eigenen Leute einschätzen zu können, ob sie jeden Mist auch mitmachen. Die Verwaltung eigentlich nicht zu interessieren. Weißt du, das könnte doch auch sein. Also ich sehe hier Plakate WHO, tschüss WHO, tschüss Bill Gates, tschüss Pharma-Lobby und solche Sachen. Also das ist, ich denke mal, das sind, der Volkslehrer war auch da. Also ja, das ist eine komische Mischung für mich. Diese Plakate fand ich jetzt nicht so reißerisch, muss ich sagen. Das sind auch schon fast Mainstream-Forderungen. So wie die Forderung vom Obi. Ja, was will Obi? Ja, Obi will sexistisch sein, scheinbar. Die hatten hier so einen Aushang, wo man oben so ein Piktogramm sieht von einer Person mit einem Einkaufswagen und einem grünen Haken daneben. Und darunter ist irgendwie so eine ganze Familie abgebildet mit einem roten X daneben. Und Frau Esken, ihres Zeichens SPD-Vorsitzende, meint hier, Obi sollte das eventuell nochmal überdenken. Und fragte dann hier irgendwie zwei, drei Tweets drunter nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch mit bei ist, ob denn anzunehmen wäre, dass die Leute, die alleine einkaufen, auch alle männlich sind. Und das ist meines Erachtens nochmal wieder ein klarer Fall von dumm stellen. Also ich meine, welcher Mensch, der das sieht, denkt sich so, ach so, das soll ja dann scheinbar nur, jetzt dürfen hier nur noch Männer einkaufen gehen oder was? Genau. Kein Mensch. Man sieht doch auch die Androgynität. Das ist, der hat die Armhaltung wie eine Frau auf dem unteren Piktogramm, ne? Und den Körper vom Mann. Der Mann sieht ja ganz anders aus. Der hat hier unten diese Bodybuilder-Schultern, Man ne? könnte auch sagen, ein. Das ist androgyn. Ganz einfach. Ja, also ich habe noch gesagt, warum beschwert man sich eigentlich nicht, dass das Ding nicht dick ist? So dürfen es dicke Leute bei Obi nicht mehr einkaufen gehen, oder wie? Ja, vor allem, also jetzt gerade mit den Lockerungen und so, glauben eh einige Leute, es wäre wieder alles möglich. Also wenn ich habe auch eine vierköpfige Familie im Supermarkt gehabt, die Tage. Und die Kinder sind frei da rumgelaufen, haben gemacht, was sie wollten und haben einen Scheiß drauf gegeben, wie weit sie von irgendwem weg sind. Ich dachte mir auch nur, ja, super. Und jetzt die Esken kapiert es einfach nicht, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ach, schon das nächste tolle Ding. Gender in der Oh. Corona-Krise. Vom Team Gender Okay. Leicht. Das ist nochmal zur Erinnerung, Gender Leicht, diese Webseite, die hatten auch einen Stand bei dieser Diversitätskonferenz vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen, bei dem ich letztes Jahr dabei war. Jetzt haben wir den OPEX verloren, ja. auf jeden Fall. Ja, was ich hier ganz besonders toll fand, war dieser letzte Bereich. Gender Check für die richtigen Fragen, Leute. Jetzt lernt ihr, was die richtigen Fragen sind. Ne? Sagt ja die Frau Oll, der Dissen-Projektleiterin. Es war eine Reporterin der New York Times, die als erste nachfasste, warum in China die Todesrate bei Männern bei 2,8% liegt. Bei Frauen sind es 1,7%. Ronny, Karin, Robin, fand die Virologin Sabra Klein, die zu Geschlechtsunterschieden bei Viruserkrankungen forscht. Ihre Ergebnisse wurden auch in Deutschland in vielen Artikeln aufgegriffen. Obwohl sich Frauen leichter infizieren, angeblich, überstehen sie Virusinfektionen besser und leisten dann auch in der Krise die gesamte Care-Arbeit. Es sind Frauen, die das Land rocken, wie der Tagesspiegel den Artikel von Fabian Löhne betitelt hat. Corinna Schwarz bringt es in der Taz auf den Punkt: Die Pandemie ist die Krise der Frauen. Nur wenn wir sprachlich genau sind, entdecken wir, und das ist der Hinweis auf das journalistische Handwerkszeug gedacht, diese Zusammenhänge, die Tagesspiegel und Taz haarklein in den Artikeln darlegen, wenn wir recherchieren, was es bedeutet, ein Umstand für Frauen und was bedeutet er für Männer, machen wir unsere Arbeit gut. Der Gender-Check von Genderleicht kann helfen, solche Fragen zu stellen, denn die von Fabian Löhne zusammengetragenen Fakten machen die Ungerechtigkeit unübersehbar. Dass eben diese von Frauen ausgeübten Berufe zu den schlecht bezahlten gehören. Eigentlich ist es ein Unding, dass uns erst Corona die ganze Tragweite die Augen geöffnet hat. Nur die Augen geöffnet. Ja, also. Das sind die Trümmerfrauen Ja. wieder. Die Ja. neuen Trümmerfrauen des 21. Jahrhunderts. Die richtigen Fragen, ne? Also es ist wirklich so dieses Ding von wegen so, ja, hier seid ihr auch auf Linie, Leute? Testet immer schon, ob ihr auf Linie seid. Ja, habt ihr schon drauf geguckt hier? Habt ihr schon gemerkt, dass mehr Männer sterben? Ja, das bedeutet natürlich, dass die Kacke sind. Ne? Habt ihr schon geschrieben, euren Artikel und so? Stellt mal die richtigen Fragen. Alter Pandemie. Schwede, Die Pandemie der Pandemie. ey. Ja. Es sind die Frauen, die das Land rocken, und die Pandemie ist der Krise der Frauen. Ja, also wie denn jetzt? Der Krise der Frauen. Sterben weniger, rocken das Land, aber es ist natürlich deren Krise. Ja. Ja, aber das machen die doch immer, Chris. Und ja, unbezahlt. Tweet und ja, Tweet schreiben die. Rocken, vom Rocken geht nichts da vorne. Ne? Muss dann auch arbeiten. Oh, Gott. Ja, die rocken und wir rollen alle. aus der Falle. Dann rollt ihr nichts mehr. Mann, ey. Ja, auf jeden Fall geschlechtsbesessene Heinis sind geschlechtsbesessen. Ist da die Pointe. Aber ich meine, das ist mal wieder so ein Ding, was ich auf jeden Fall zeigen wollte, was wir häufiger machen halt eben. Ne, das sind so Leute, und die haben Gewicht im Journalismus, und die sagen, ja, ihr müsst da so und so drauf gucken. Ne? Und dann wird das, dann gibt es da genug Gleichgesinnte, die das dann für, jetzt öffnen wir den Leuten in die Augen, indem wir ihnen zeigen, dass die Frauen sterben nicht und sie leisten die gesamte Arbeit. Der kam gerade von X-Ray Enraged im Chat. Niemand bezahlt mich für meine Outrage-Arbeit. Das ist gut. Tweet um Tweet. Ich meine, uns bezahlt ja auch keiner für unsere Care-Arbeit. Ich muss mir so ein Bullshit durchlesen. Ich meine, ich kenne ja schon ein paar Leute, und mit denen habe ich irgendwie auch Kontakt, trotz Corona. Gibt ja viele Möglichkeiten, und da wird überall die Verantwortung geteilt momentan. Ich höre von niemandem irgendwie, ja, meine Frau macht die Kinder und ich sitze im Homeoffice. Von keinem. Das ist einfach Quatsch. Also das mit der Care-Arbeit zumindest. Dass natürlich in den Supermärkten zum größeren Teil Frauen arbeiten und das auch für wenig Geld teilweise, stimmt natürlich. Aber jetzt so zu tun, das ist einfach... Die Nachweise sind eben auch daran, dass viele von diesen Arbeiten halt auch nicht spezialisiert sind. Ne? Also ja, natürlich nicht. Also das ist... Ja, ich meine, ich verstehe trotzdem, ne? Ich habe selber ja im Hardwarehandel gearbeitet, und ich verstehe, warum das ein Scheißjob ist im Einzelhandel. Und ich würde auch vielen Leuten da gerne mehr Geld zugestehen, keine Frage. Ja. Aber es ist halt, wie du sagst, man muss halt nicht wirklich viel können dafür. Also wenn du nicht beim Fach Einzelhandel bist, musst du einen Scanner bedienen können. Ja, und das hier war auch noch so ein Beispiel, wo es gefördert vom Bundesfamilienministerium, junge Presse, gerade in der Corona-Zeit ist eine saubere Berichterstattung im Journalismus einmal mehr wichtig. Sonst wahrscheinlich weniger, keine Ahnung, warum gerade in der Corona-Zeit, aber gut. Auf jeden Fall, unsere mobile Medienakademie vermittelt deshalb in Workshops und Webinaren wichtige Grundlagen. Doch was verbinden Menschen mit Journalismus? Wir haben uns umgehört. Ja, dann hast weiße hier junge Menschen, wie ich eben an dieser Show hier gesehen. Also ich habe 2 POCs gezählt unter den 30 Leuten, die hier vorbeigewandert sind. Ja, auf jeden Fall. Der eine sagt Einschränkung der Pressefreiheit. Das ist für den Journalismus, keine Ahnung. 24-7-Job. Junge Leute. Spannend. Oh, spannend. Da ballt sich mir die Faust. Liebe. Mhm. Es will uns Liebe bringen. Lass es nicht entkommen. Brech dir die Beine. Ich meine, die Rechte hat ja gesagt, dass sie das zur Not auch als Erziehungsauftrag versteht, ihre Arbeiten. Ne? Ja. Ja, aber ich meine, das haben wir jetzt gerade eben gesehen, was die Leute jetzt meinen, was jetzt wichtig ist. Halt 100% deren Narrativ durchpushen halt, ja, dass die Leute es auch verstehen. Das ist kein gutes Unternehmen. Ja, das ist hier die Geschichte von dem Blogger aus Wuhan, der 2 Monate verschwunden war und dann wieder aufgetaucht ist und gesagt hat, er findet alles toll. Die Regierung hat ihn ganz toll behandelt. Ich habe immer genug zu essen gehabt. Wir müssen für das patriotische China zusammenstehen. Habe ich das richtig gesagt? Nehmen Sie die Pistole jetzt bitte runter. Also. Na also, dann ist da alles in Ordnung in China. Schon so ein bisschen verdächtig und auch ein bisschen plump, muss ich sagen. Wenn du so jemanden, der praktisch irgendwie an der Spitze der Aufdeckung und so stand, dann zurückbringst und der sagt dann auf einmal solche Sachen. Ja, aber das ist ja auch der Trick, also auch in der UdSSR, jeder wusste ja, dass es Humbug ist, was du erzählen musst, aber wozu du die Leute zwingst, ist ja offen eine Lüge anzugeben, uns selber zum Lügner zu werden und zu zeigen, ja, ich bin zu feige, das auszusprechen, was jeder weiß, wie es nicht ist. Das genau, ist das ja sozusagen ist eine noch viel größere Machtdemonstration. Genau. Ja, also alle wissen, dass es Bullshit ist, aber sie wissen, okay, obwohl alle wissen, macht er das trotzdem, okay, dann sollte man vielleicht doch nicht mit denen spaßen. Ja, ich meine, China macht, ich beschwere mich ja sehr viel über, was in China passiert, ja, was von der chinesischen Zentralregierung ausgeht und auch teilweise von der Regionalregierung. Die sind auch nicht immer so einig. Ja, aber ich meine, was soll man sagen? Mich überrascht da nichts mehr. Ich denke mir eher, warum wird darüber überhaupt berichtet? Das ist ja schon fast Zeitverschwendung, ist doch allen Leuten klar. Naja. Na, no. Und jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach perfidesten Corona-Artikel dieser Woche. Zeit Online. Meli Kiak hatten wir ja schon öfter mal auch zu Gast. Der Dieter. Wir sprechen hier von einem stinknormalen, mäßig gebeutelten, also alles in allem durchschnittlichen Durchschnitts-Dieter. Bummelt am Wochenende zu Deichmann, verspeist in der Einkaufspassage im Chibo einen überdimensionierten Schokokeks, trinkt dazu eine Tasse Kenia Blend, bisschen Handys angucken bei Saturn, nachmittags Fußball, Schweinebauch grillen, paar Flaschen Bier und mindestens einmal im Jahr Pauschalurlaub, trotz Internetanschluss bucht er immer im Reisebüro, weil dort seine Tochter ihre Ausbildung zur Reisekauffrau macht. Da kriegt er nochmal Fettprozente. Variationen dieses Lebens bestehen darin, dass man statt bei Chibo Kaffee und Kuchen bei Nordsee den Alaska Seelachsfilet Mittagsteller isst und bei Orion ein bisschen Ausschau nach sexy, schmusi Spielzeug hält. Warum auch nicht? Dieter ist modern und Gisela, seine Mausi, hat immer noch Lust. Ein gewöhnliches Dieterleben an einem gewöhnlichen Samstag ohne Kinderarbeit, Menschenausbeutung, Umweltverschmutzung, Konsumismus nicht auskommt. Dieter war einmal bei König der Löwen in Hamburg und letztlich hat es ihm nichts gebracht. Da macht er lieber Streamingabend. Da kriegt er für weniger Geld mehr. Der Dieter, das darf man nicht falsch verstehen, ist kein schlechter Mensch. Der hat das Herz auf dem rechten Fleck. Aber er kann jetzt auch nicht die ganze Welt retten. Und bis er sich einen Maiskolben in Alufolie mit Niedrigtemperaturmethode gart, muss schon einiges passieren. Gott, ich hätte auch gerne mal Platz in einer Zeitung, um so meine ganze Verachtung und meinen ganzen Hass auf irgendwen einfach mal auszukotzen und dafür auch noch Applaus zu kriegen. Stellt man sich mal vor, man hat jemanden, der zum Beispiel, was weiß ich, Albaner nicht mag. Und er schreibt so ein Ding in der deutschen Zeitung über Albaner. Was wäre dann los, Melikia? Wie wäre die Reaktion des Publikums? Aber du kannst das machen, weil du deinen Migrationsschutzschirm um dich rumträgst, oder was? Du kannst dich hier mit rassistischen Stereotypen von Schweinebauch hinsetzen, aber ich darf nicht Spaghettifresser zu irgendwem sagen. Weil mir ist das verboten, weil ich privilegiert bin. Wo bin ich denn dann privilegiert, wenn ich nichts sagen darf? Nee. So sind halt die Dieter-Verhältnisse. Das hat er sich nicht ausgedacht. Er nimmt auch nur mit, was geht. Vielleicht ist das die Normalität, von der jetzt immer die Rede ist und der es zurückzukehren gilt. Zumindest, wenn man es nicht falsch versteht, ist es wohl das langfristige Ziel, zurück zur Normalität. Eine Normalität, die mit dem Wort Gewohnheit besser umschrieben wäre. Denn was ist an dem Vor-Corona-Deutschland normal gewesen? Möglicherweise war ja alles total kaputt und als Konzept längst fertig gelebt. Vielleicht kann man dem Dieter von ganzem Herzen wünschen, dass er sich abends ein letztes Mal auf seinen Pumpernickel ein Stück Géramont drauflegen darf und dann soll endlich Schluss sein mit dieser katastrophalen Scheiße namens Kapitalismus ohne soziales Antlitz, der nicht zufriedene Bürger hervorgebracht hat, sondern zunehmend frustrierte und radikalisierte. Eine Normalität war dies hier nämlich nicht. Angefangen von einer Flüchtlingspolitik, die keine Politik ist, sondern ein nur durch Unverschämtheit und Missgunst zu erklärendes Desaster, bis hin zu einer grotesken Überproduktion von Waren, die zu Armut auf dem afrikanischen Kontinent führt, nur damit Deutschland weiterhin seinen Status als Exportweltmeister halten kann. Wenn das Normalität ist, zu der zurückgekehrt werden soll, dann bitte lieber nicht. dann soll nach der Krise lieber alles anormal werden und Dieter soll weiterhin Ostern auf seinem Hosenboden sitzen. Das war ja auch so ein Thema. Der Dieter wurde auf seiner Urlaubsreise alimentiert und staatlich betreut. Entweder weil er nicht weg oder weil er nicht wieder zurück konnte. Zum Schluss konnte der Dieter nicht einmal mehr Urlaub machen, ohne dass nicht immer irgendein Ministerium einsprang. Ist das normal? Während gleichzeitig die Fluchtfreiheit der Menschen in europäischen Lagern beschnitten wird, bedauert die Kanzlerin die vorläufig ausgesetzte Reisefreiheit? Da gehen vor den Augen dieses europäischen Kontinents Menschen auf elende Weise zugrunde. Echte Menschen mit Köpfen, Armen und Beinen, so wie Dieter auch ein Mensch ist. Na, wenigstens gesteht sie Dieter wenigstens das zu, dass er auch ein Mensch ist. Finde ich dann ja schon super. Dann geht es noch um die unausweichlichen Spargelsklaven, ja, die natürlich aus Rumänien hier mit den Sklavengaleeren angelandet werden, so ungefähr. Und es schließt mit, wo der Dieter in Zeiten ohne wirtschaftliche und persönliche Not nichts verändert wissen wollte, wird er in psychisch anspruchsvollen Zeiten erst recht nichts geändert sehen wollen. Normalität bedeutet, dass Dieter weiterhin unbehelligt von jeglicher Verantwortung weitermachen kann wie bisher, damit alles beim Alten bleibt. Zurück zur Normalität bedeutet nichts anderes als zurück zum Wahnsinn. Schade, dass sie nicht Bernd anstatt Dieter gesagt hat. Dieser Hass, mehr habt ihr den auch irgendwie? Ich habe es jetzt böse vorgelesen, aber... Nee, aber das ist ja diese Gesinnung von ich weiß es, wie es besser gehen würde. Und deswegen ist der Hass, den ich schiebe, meine Einschätzung absolut gerechtfertigt, so wie ich das einordne, weil ich bin ja gut und ich habe mir ja noch nie was Falsches überlegt. Und würden nur endlich alle Menschen einsehen können, so wie ich zu denken, dann könnten wir ja das Utopia aufbauen. Ja, aber weil ich bin ein Journalist, weil aha. Und kein das Aktivist. Gesteht sie Dieter ja nicht zu, ne? Das ist ja auch so der Punkt. Dieter muss dann irgendwo sein stilles Leben zu Ende leben, während die anderen halt ihr Projekt machen, weil Dieter es ja eh nicht versteht. Ach, Milli, tut mir leid, wirklich. Das ist wirklich bisher das absolut Unterirdischste, was ich von dir gelesen habe. Ja, und hier geht es gleich weiter. Man soll jetzt bitte ein großzügiges Aufnahmeprogramm auf den Weg bringen. Steinberg oder so. Also die SPD ist da wohl dahinter, nach diesen ersten 50 Minderjährigen, die hier jetzt hergebracht worden sind aus den Lagern in Griechenland. Lustigerweise 4 Mädchen und 46 Jungs, soweit ich weiß. Wer hätte das wissen können? Auch die wenigsten davon unter 14. Ja, wer hätte es wissen können? Weiß man ja nicht so genau. Am besten fand ich den Tweet von der Seebrücke, die geschrieben haben, dass es große Tränen gab, als sich die unbegleiteten Kinder von ihren Verwandten verabschieden mussten. Das stand wirklich so in einem Seebrücke-Tweet. Die unbegleiteten Kinder mussten sich von ihren Verwandten verabschieden. Ja, das ist schon gut, weil Qualitätsjournalismus, der uns aufklärt, was unsere NGOs da so machen. Gut. Das ich stelle schon wieder die falschen Fragen. Ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Weil Angst darf jetzt kein Lehrmeister sein. Zum Beispiel, wie schnell können wir sie aufnehmen? Es gibt übrigens einen Bundesverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Ist das nicht geil? Ich finde das so lustig. Die gehen davon aus, dass lediglich ungefähr 25 unbegleitete Mädchen unter 14 Jahren auf den Inseln leben. 25. Eine 2 und dann eine 5. Die Hälfte von 50. Viertel von 100. Also nicht ganz so viele. Goten, die Ostgoten, die ins Land der Westgoten einfallen. Ja, genau. Hier ist Flüchtlingsstrom einmal andersrum. Ja, da sehr gut. Neue Trendwende, wie beim Crude Oil. Ja, ich meine, die Leute werden nach Hause wollen, sozusagen. Aber die haben auch ganz schön viel Geld bezahlt dafür, diese Schlepper, die dann die Leute zurück nach Afrika bringen oder so. Jedenfalls ist das hier die Aussage. Ja, genau, was ich hier lustig fand, ist, dass sie hier irgendwie schreiben, die wären flexibel, nicht schlimmer. Wenn die Nachfrage nach Zurückschleppen da ist, dann werden sie auch wieder zurückgeschleppt. Und das Ganze liegt halt an den Ausgangssperren in Spanien, die ja ziemlich nochmal krasser sind als bei uns. Und da haben die Herrschaften wohl nicht so richtig Bock drauf und deswegen ist dann zu Hause doch am schönsten. Ja, und natürlich darf man da die Erntehelfer-Problematik nicht außen vor lassen. Es ist ja wohl so, dass bis zu 4 Millionen Leute in Spanien als Erntehelfer von Afrika immer rüberfahren, legal. Okay. Und 500.000 sind wohl schon die ganze Zeit da gewesen und sind jetzt halt auch von diesem Lockdown dort betroffen. Und das ist die traurige Seite der Medaille. Ja, ich finde das auch ein bisschen abstrus und lustig, aber es gibt bestimmt auch Leute, die da unter der Situation sehr stark leiden. Ja, vielleicht in Spanien arbeitslos und anstatt auf dem Feld arbeiten zu müssen unter Feldarbeiterbedingungen. Ja? Rossmann hat einen Werbespot gemacht mit dem Rapper Massiv. Und musste sich deswegen jetzt hier massiv dafür erklären. Und beruft sich hier immer auf eine Stellungnahme von dem Herrn Massiv, dass er kein Antisemit ist und sich in seinen Songs für die Völkerverständigung einsetzt. Und da gibt es ja Sachen wie die kommunistische kurdische Seite, die hier kommentiert, schämt euch für diese Aktion massiv. In Großbuchstaben ist ein Antisemit und Rossmann sagt, kommunistisch-kurdische Seite. Nein, ist er nicht, Ausrufungszeichen. Er hat dazu bereits ein Statement abgegeben. Also, ich fand's drollig. Ich hoffe jetzt bald dann auf die Kollaboration irgendwie Naidu und massiv, so als Duett. Hm? Aber einfach auch nur mein Rossmann antwortet auf kommunistisch-kurdische Seite mit Hammer und Sichel im Account und darunter das Rossmann-Logo und die unterhalten sich. Die wollen sich die kritische Demografie der kommunistischen Kurden nicht kaputt machen. Ich finde es faszinierend. Das läuft. Ist das ein Account von der MLPD? Würde ja dazu passen. Hier haben wir eine lustige Kunstaktion meiner Meinung nach aus Atlanta. Es tut mir sehr leid, dass ich einen Vice-Artikel eingereicht habe, Chris. Aber ich fand es so lustig. In Atlanta ist wohl jemand kreativ unterwegs, der formt nämlich, hat wohl eine Form gemacht für diese wunderschönen Plaketten hier. Für die Leute, die uns nur zuhören, man sieht eine schön gemachte, gegossene Plakette, auf der steht Wuhan Plague. Und unten drunter sieht man ein Bild von Winnie the Pooh, der mit Essstäbchen gerade eine Fledermaus hochhält. Ich fand das lustig, weil die Reaktion so ganz anders war als die sonst auf solche Kunstaktionen bei uns im Land. So, wenn jemand mal wieder irgendwie die Asche von Konzentrationslageropfern aufstellt oder die Leute zum Klauen auffordert, wird ja mal brav geklatscht vom Feuilleton. Hier geht es jetzt komischerweise in eine ganz andere Richtung. Hier heißt es, sei rassistisch und würde die Gesellschaft spalten und es wäre alles ganz schrecklich und die Polizei hofft, dass sie den Täter bald haben. Ich glaube, 3 Stücke da aufgehängt oder so. Ja, meine Güte, China wird dadurch zu Fall kommen. Ich denke auch. Ja, aber er hat jetzt auch mal die Dopplatten, ne? Dann wird er immer wieder das machen. Wird er immer wieder straffällig werden. Oder er macht dann vielleicht auch größere Sachen oder mit anderen Motiven, ne? also eine Art Einstiegsform. Am Ende macht er gerne Währung oder so. Ja, es wäre gut, wenn Trump das direkt aufs 1-Cent-Stück baut oder so. Ja, Uhr-Plug-Währung. Ja, ich wollte das lieber. Remember the plague from Wuhan. ja, genau. Ach ja, das war bei den Querfrontlern, glaube ich, auch mit dem V for Vendetta, oder? Oder war das noch später? Ich weiß nicht mehr, aber in irgendeinem Artikel war irgendwas mit V for Vendetta drin. Ja, das war bei den Querfrontlern. Ne? Irgendwer wird schon das Coronavirus sprengen. Ja, jetzt haben wir hier Edition F. Edition F ist eigentlich der gleiche Artikel wie den wir vorhin hatten. Also eigentlich fast eine Doppeleinreichung, weil es geht auch darum, dass natürlich Eltern ganz schlimm belastet sind. Müssen Eltern jetzt reihenweise, vermutlich meist die Mütter, ihre Jobs kündigen oder sich noch 4 Monate lang in den Burnout arbeiten? Es ist eine schwierige Situation für Eltern. Ich weiß, wie viel Verzicht das für Eltern bedeutet. Natürlich sind auch Frauen, die Kassiererinnen, Pflegekräfte, Krankenschwestern und so weiter. Es gibt keine Männer an den Kassen. Es gibt keine Männer in den Krankenhäusern und als Pflegekräfte gibt es nicht. Wer hebt denn dann die ganzen Leute? Warum heißt es denn immer, wir brauchen einen Mann auf der Schicht, damit gehoben werden kann und solche Sachen? Also ich hoffe ja nicht, dass da zu viele heulend auf dem Küchenboden liegen von den Männern. Und jetzt möchte man hier tatsächlich auch noch praktisch ein Elterngeld durchsetzen. Also, dass der Staat den Eltern jetzt nochmal obendrauf was zahlt für Corona. Ja, gib her, Geld. I want money, I don't even know why. Give money. Haben Sie nicht entmerkt, nachdem sie 3 Jahre dran war, schon wahrscheinlich, dass da alles mit Geld zuscheißt sozusagen? Ja, komm, aber die EZB will Geld drucken. Wir haben über eine Billion die Hilfsmaßnahmen verabschiedet und jetzt bitte noch mehr Geld, weil Gründe, weil Verantwortung tragen so schwer ist. Meine Güte. Ich habe mich gestern heulend auf den Küchenboden gelegt. Meine Zweijährige hat meinen Rücken gestreichelt und der 6-Jährige meinen Kopf. Es hat etwas geholfen. Nochmal in großen Lettern unten vor dem Schlusssatz. Und wie alt ist sie? 12 oder was? Ich habe keine. Aber ehrlich, ey. Das ist eigentlich mit 12 hatten wir noch keine 2 Kinder. Vor allem ein 6-Jähriger, ich bitte dich. Das nicht, aber so vom geistigen Alter her würde ich das mal tippen. Also. Naja. Ja, Edition F, meine Damen. Das waren die, die noch vor kurzer Zeit eine Akademie eröffnet und damit geschlossen haben. Ja, das sind die, die meinen, dass mehr Frauen in Führungspositionen sollen und so. Also ich meine, wenn du mit deinen eigenen Kindern schon nicht klarkommst, aber dann mit fremden Leuten rumkommentieren oder was, das soll einfacher sein oder wie? Das ist ja viel bessere Maßnahmen und so. Wie meinten Sie das entwickelt? Welche Maske? Tja, niemand hat die Absicht, eine Maskenpflicht einzuführen, nicht wahr? Wir haben ja alle vor ein paar Wochen gelernt, dass es überhaupt gar keine wissenschaftlich belastbaren Indizien dafür gibt, dass Masken irgendwas bringen. Das dachte ich auch. Ne? Also. Und deswegen lohnt sich das alles überhaupt gar nicht. Und deswegen gibt es jetzt ab morgen, denke ich mal, bundesweit die Masken. Nee, noch nicht ganz, noch nicht bundesweit. Einige führen es erst ab Mittwoch ein. Aber eine Maskenpflicht, nicht im öffentlichen Raum, aber in geschlossenen Räumen, wenn man sich in der Öffentlichkeit aufhält. Und es wird ja immer auch über die Geschäfte geredet, ja, aber es gibt ja auch noch Situationen im Business-Bereich, wo man sich trifft, Meetings und sowas. Da gibt es auch regional unterschiedlich sehr strenge Regeln. Und der Abstand von den 3,50 Meter, die ich vorhin im Zusammenhang mit der Versammlungsrichtlinie erwähnt habe, der gilt halt auch für Geschäftsräume. Das heißt, wenn man irgendwelche Meetings oder irgendwelche geschäftlichen Aktivitäten hat, müssen halt auch dort die 3,50 Meter Abstand gewahrt werden. Ja, mal gucken, inwieweit das dazu führt, dass Geschäftsräume wieder aufgemacht werden oder halt weiterhin so gearbeitet wird wie in den letzten Wochen. Ja, also man könnte sich jetzt hier nochmal anschauen, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man, denke ich mal, ungefähr auf einem Screen die einzelnen Bundesländer, wann die Maskenpflicht eingeführt wird. Es wurde ja beschlossen, dass eine einheitliche Regelung gefunden werden muss und da Sachsen vorangeprescht ist, haben Merkel, die anderen dann angeschlossen und ja, man sieht ja, hier Schleswig-Holstein, Maskenpflicht ab Mittwoch, dem 29. Ich glaube, die sind die Letzten, die das verpflichtend einführen. Und einige Bundesländer haben es schon seit ein paar Tagen. Ja, ich weiß ja nicht, inwieweit sich das jetzt wirklich ausgewirkt hat auf das öffentliche Leben, ob wirklich wieder mehr Leute unterwegs sind oder nicht. Da wird es ja bestimmt wieder Handydatenauswertung zu geben, die uns ja, oder, die, also, oder auch die Fallzahlen oder so. Kann ich sagen, ja. Also muss man dann jetzt das Produkt tragen, was man nicht tragen sollte, weil es nichts bringt, damit die Pflegepersonalmenschen Zugang haben zu den Dingen, die nichts bringt? Und das hat sich jetzt ausgeglichen, jetzt haben wir genug und jetzt kann man das Produkt, was nichts gebracht hat, dann auch tragen. Weil Gründe. Ja, naja, das ist nichts bringt. Die Politik agiert gerade frei nach dem Motto, was schert mich das Geschwätz von gestern? Ja, aber also es hat ja einen Nutzen. Es ist nur nicht der Nutzen, den wahrscheinlich viele Leute glauben, den es haben soll, nämlich sich selber zu schützen, sondern es hat einfach den Nutzen, dass das halt ein gewisser Schutz vor der Ausbreitung des Virus ist, wenn du es mit dir herumträgst. Ja, aber ich muss sagen, es ist halt schon zu verkopft gedacht, ja, weil die Realität ist, wenn sich zwei Leute treffen und beide tragen eine Maske, sind beide geschützt. So. Ja. Und viel mehr sollte man es nicht komplizieren. Und wenn man die Ansteckungsgefahr ernst nimmt, dann ist das, denke ich mal, eine Sache, die der gesunde Menschenverstand an sich einem schon ans Herz legt. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das nächste. Warum jeder von uns heilfroh sein sollte, dass Angela Merkel noch Kanzlerin ist. Ja, also das ist wirklich ein Hammer, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das als Einziger eingereicht habe oder ob wir das alle eingereicht haben, aber ich glaube, mir ist das gar nicht begegnet die Woche. Es ist von einer Miriam Kahn, Redakteurin von Dienst beim Stern. Ich meine Stern, es ist halt Stern, aber und nicht zuletzt Angela Merkel. Ihre Besonnenheit, analytische Kühle und ihr Weitblick sind genau das, was wir in einer solch beispiellosen Situation brauchen. Wie froh können wir sein, dass Merkel noch da ist, dass sie es ist, die uns durch die Pandemie steuert. Angela Merkel ist kein Lautsprecher. Sie ist niemand, der sich durch derbe Rhetorik oder verbale Angriffe Gehör verschafft. Im Gegenteil, sie äußert sich lieber einmal zu selten als einmal zu oft. Umgekehrt bedeutet das, wenn sie etwas zu sagen hat, dann hört das Land zu, auch und gerade in einer Krise wie dieser. Sie sagt es mit einer Ruhe, aber Bestimmtheit, die nicht anzuzweifeln ist. Sie ist keine Machtpolitikerin. Sie ist keine, die regiert um des Regierens willen. Sie ist demütig, stellt ihr Wirken in den Dienst des Landes. Wenn Angela Merkel entscheidet, hat sie nicht den persönlichen Vorteil vor Augen, sondern das Wohl ihrer Landsleute. Auch wenn ihr in der Flüchtlingskrise und von rechten Hetzern das Gegenteil unterstellt wurde, wir schaffen das, hat Merkel gesagt. Und wir haben es geschafft. Genauso werden wir auch durch diese Epidemie kommen, wenn wir auf unsere Kanzlerin hören. Und das sollten wir, denn wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Das, was anderen Staatenlenkern ein Stück weit fehlt, ist unserer Bundeskanzlerin inhärent. Der wissenschaftliche Blick auf diese Pandemie. Und wie alle Naturwissenschaftler ist auch Merkel jemand, der sich beim Treffen von Entscheidungen auf Forschung und Fakten verlässt. Was wissen wir? Was lässt sich belegen? Was schließen wir daraus? Das, was man ihr immer vorwirft, sie sei kühl und berechnet, ist jetzt entscheidend. Merkel analysiert und handelt rational. Ja, aber rational handeln war doch Faschismus, sagt Adorno. Jetzt macht die Merkel genau das. Typisch Merkel und Deutsche. Wir können wirklich dankbar sein, dass Merkel immer noch da ist, dass sie noch nicht amtsmüde ist. Denn auch wenn die Zeiten wahrlich sorgenvoll sind, zumindest darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Bei Angela Merkel ist das Land in guten Händen. Ist das krass? Merkel ist die Beste, Alter. Da steht da auch ein Autor dazu. Ich meine, habe ich am Anfang gesagt, irgendwie Kahn heißt die Dame. Eine Dame, aha. Miriam Kahn, Redakteurin vom Dienst. Jahrgang 88. Steht doch nicht irgendwo zum Beispiel so kleine Anzeige oder so dran, dass die CDU das bezahlt hat oder so. Aber Entschuldigung, aber also ich finde das wirklich eklig. Also richtig eklig. Ich meine, man kann natürlich jemanden loben, wenn man das will. Man kann da auch einen Artikel drauf, wenn man das unbedingt will. Aber es ist schon, also so viel Honig habe ich selten um ein Maul geschmiert gesehen auf einmal. Ja, und auch ohne jegliche Beachtung der anderen Seite oder so. Ne? Also, ja doch, rechte Hetze hast du doch gehört. Die wirtschaftlichen Schäden meinte ich jetzt allerdings. Ach so. Ja, ja. Das ist schon heftig. Also. Volksempfänger, aktuelle Kamera. nordkoreanisches Fernsehen. Da vermute ich solche Texte. Ja, da gibt es die auch. Ah, ist doch ein U-Boot oder sowas. Oder ich keine Ahnung, der BND, der hatte doch genauso auch wie die USA ein Programm, wo man die freien Medien hier und da mit ein paar Agenten durchkämmt. So, ich keine Ahnung, die würden da nicht sowas schreiben, weil es so offensichtlich wäre, aber an sowas erinnert mich das so ein bisschen, dieses Herstellen der Demokratie und des Leitnarrativs so ein bisschen so. Und den Vibe bekomme ich von dem Artikel, weil es ist. Aber das ist schon wieder so krass, dass es halt schon fast wieder so ein Verspötten vom Menschenverstand ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so over the top, dass es so, na, regt's dich auf. Naja, ich kann das nicht so ganz teilen, auch wenn ich mit diesem Artikel natürlich überhaupt nicht übereingehe, aber ich glaube mal, die Dame wäre nicht so lange Bundeskanzlerin geworden, wenn sie nicht ihre Fans hätte. Also von daher. Ja, das stimmt natürlich auch. Vielleicht bin ich da schon viel zu Aluhut-mäßig unterwegs. Aber ja. Ja, apropos Aluhut und so. der Herr Theurer hier, der ist ja Bundestagsabgeordneter von der FDP und in diesem Artikel hier steht, dass er zu Beginn von dem ganzen Kram, also als sich das ein bisschen abgezeichnet hat, dass Infizierte in Deutschland gibt und so mit Jens Spahn geredet haben soll, darüber, ob man nicht irgendwie so eine Touristikmesse, da ging es irgendwie konkret darum, ob man die absagt und halt eben schon mal ein bisschen dafür sorgt, dass halt so größere Geschichten halt nicht stattfinden, wo sich so viele Leute versammeln, um halt die Infektionsverbreitung einzudämmen und soll da wohl von Herrn Spahn am Telefon angeschreit worden sein, wenn das hier stimmt, was der Theurer hier sagt. So nach dem Motto, ja, das ist Panikmache und so weiter und so fort. Und ich fand diesen Artikel hier auf jeden Fall ziemlich gut, weil der auch drauf eingeht, halt das nochmal auflistet auch, dass es ja zu Anfang halt eben erstmal so gehießen hat, auch von offizieller Seite halt von wegen, nee, da kommt nichts. Und dass er halt auch diesen hier Posts aus den sozialen Medien, die wir damals auch uns angeschaut hatten, wo es irgendwie hieß, ja, hier werden jetzt Fake News verbreitet, von wegen, wir würden die Maßnahmen verschärfen, aber das stimmt ja gar nicht, ne? Also wo jeder eigentlich gesagt hat, naja, es ist eigentlich abzusehen, dass sich die Maßnahmen auf jeden Fall verschärfen werden, ne? Also so nach dem Motto, ja, es ist nur Fake News oder so. Ja, der Witz ist mit dem Maßnahmen verschärfen, ich habe damit 1:1 Geld an der Börse gemacht, daran, dass ich das abschätzen konnte, wenn die Bundesregierung reagiert und die Börse darauf eben einen Panikrutscher nach unten bekommt. Also man konnte wortwörtlich damit Geld machen, bis wann sich die Regierung denn bereit erklärt, endlich was zu tun. Das war auch geil, ne? Und, ja. Ja, mal jetzt von unserem Superschurken Ebel abgesehen, wo sie auch drauf eingehen, ist diese Drucksache aus dem Bundestag, die wir auch vor ein paar Wochen schon bei uns in der Sendung hatten. Ich glaube, Price hatte die gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall war die jetzt diese Woche auch wieder groß Thema eigentlich in aller Munde, diese Sache. Da weiß, der Bundestag hat ja auch wieder getagt vergangene Woche. Und da ging es halt auch wieder drum, ob die Maßnahmen jetzt richtig waren und ob man da zu weit gegangen ist und solche Dinge. Und diese Drucksache von 2012 war es, glaube ich, die wurde da halt ständig gebracht als Argument natürlich, dass man halt schon hätte das erahnen können, dass es ein großes Problem wird. Und ja. Ja, die einen wussten halt nicht, was sie tun sollen und haben einfach die Pläne aus der Schublade gezogen. Und die anderen, die kannten genau die Pläne und haben sich schon darauf einstellen können. Und deswegen, ja, ich meine, das ist halt der Punkt. Diese Maßnahmen, die halt vor einigen Jahren erarbeitet wurden, die sehen halt sehr langfristige Maßnahmen vor. Ja, deswegen reden manche Leute ja auch von bis zu 2 Jahren von ausnahmezustandsähnlichen Zuständen und sonst was, weil das halt in diesen Frameworks drinsteht. Ja. Ja, dieser Artikel ist wiederum kein guter Artikel. Das ist ein Meinungsstück von diesem Herrn Kunitzny. Und der meinte, die FDP enthemmt sich. Und das macht er daran fest, dass das macht er daran fest, dass Christian Lindner halt sagt, dass man jetzt Ausstiegsszenarien braucht aus dem Lockdown und dass man die Sachen lockern muss, dass halt das Leben wieder ein bisschen in Gang kommen muss. Und der Herr Konetzny meint hier, weil ja die AfD das auch will, wäre das jetzt anbiedern an die AfD, beziehungsweise Betreiben von Populismus oder whatever. Aber ich muss da ganz ehrlich zu sagen, ich sehe das absolut nicht so. Auch jetzt, wo ich mir die Bundestagsdebatten dazu angeguckt habe, gibt es da für mich eigentlich keine Überschneidung. Aber auf einem ganz oberflächlichen Sinne kann man sagen, ist dieses Ding von wegen, also ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, ist bei der AfD läuft so ein bisschen drauf hinaus auf, ja, wir hätten das überhaupt gar nicht machen brauchen. Und dann kommen sie aber auch mit dem Ding von 2012 und sagen, hier, da stand es alles schon vorher drin. Also so, dann würde ich dann auch sagen, ja, da muss man sich jetzt entscheiden. Entweder man hätte das vorher wissen können, dass es schwierig ist, oder man hätte es nie machen brauchen. Beides geht irgendwie nicht. Und ist der Laschet dann nicht auch in der AfD praktisch? Ja, das ist sowieso, ich kann das nur begrüßen, auch, dass da eine etwas andere Opposition sich auch zeigt als AfD. Dass die anderen Oppositionsparteien auch mal Opposition machen. Ja, und es gab auch so einen Beitrag von Report München, heißt das Ding, glaube ich. Auch so nach dem Motto, ja, hier, die FDP ist jetzt bei 5% und das liegt daran, weil sie jetzt irgendwie Öffnung fördern oder so. Also auch eine sehr merkwürdige Herleitung. Ja, die haben auch alle einen Erziehungsauftrag. Ja, wahrscheinlich. Und dieses hier fand ich auch ganz spannend. Der Lukas Köhler ist ja auch Abgeordneter von der FDP im Bundestag und das ist jetzt hier das ist der FDP-Part heute, müsst ihr mir nachsehen. Und dieses fand ich einfach nur ganz interessant, weil er hier wohl bei so einem Follow Friday, das ist ja ganz, ganz beliebt, dass die Leute irgendwie freitags mal raus twittern, so ja, folgt mal dem und den, finde ich ganz interessant. Da hat hier wohl jemanden von den Jusos mit empfohlen zum Folgen. Und das war jetzt auch irgendwie so ein Ding, der Ulf Borschardt von der Welt hat auch irgendwie gesagt, man soll ihm bitte mal Accounts von allen politischen Jugendorganisationen schicken, die interessant sind, damit er gucken kann, was die so von sich geben. Und dieses hat auf jeden Fall jetzt so geführt, dass diese Frau Dera Türk Neubauer hier geschrieben hat, Jusos brauchen keine Follow-Empfehlung von Neoliberalen und sollten daher auch keine bitten. Und Herr Köhler schreibt bei Austausch und Debatte außerhalb der eigenen Bubble ja so, furchtbar ist. Ich dachte, das nennt sich Demokratie. Hab da nur was falsch verstanden. Ja, das ist aber auch Haram, nicht wie die Borg als Einheitsblock zu marschieren und sich tatsächlich manchmal sogar andere Meinungen anzuhören. Das ist höchst illegal und gedankenverbrecherisch. Also, was soll das noch bringen? Ja, nächstes Ding, das Rezo-Video. Also ich wollte jetzt da nicht reingucken. Hat sowieso alle Welt schon gesehen, beziehungsweise ja, Rezo-Video. Ist doch Copyright protected. Das wahrscheinlich auch, ja. Der gute Mann hat ja wieder mal was aus seiner Art und Weise mit von wegen so, ja, es gibt mal eine legitime Meinung rausgehauen. Dieses Mal ging es um die Abiturprüfung. Und wo er dann gemeint hat, dass ja hier die ganze Jugend irgendwie verarscht wird, weil jetzt Abiturprüfungen sind, obwohl ja jetzt die Schulen gar nicht offen hatten und so weiter und so fort. Und hier der Konstantin Kuhle schreibt jetzt dazu, die Grünen, die das Rezo-Video zum Abitur abfeuern, sind an Heuchelei nicht zu überbieten. Wie schmerzbefreit kann man sich eigentlich an der Zerstörung der politischen Kultur beteiligen? Diese Partei hat in 11 Bundesländern mitentschieden, dass das Abitur geschrieben wird. Und das ist absolut richtig, weil in diesem Rezo-Video, da wird das auch wieder so hingedreht, so nach dem Motto, ja, die hier kann man nicht mehr wählen und die kann man nicht mehr wählen. Halt die ganzen Kultusminister zählt er da auf und es gibt halt irgendwie keinen Kultusminister von den Grünen im Moment. Aber ja, es gibt halt genug Regierungsbeteiligung von den Grünen im Moment und in den Bundesländern. Und insofern stimmt das hier halt auch, was der Kuhle hier schreibt, dass das natürlich total bescheuert ist, das so hinzudrehen und vor allen Dingen auch gerade ja immer mit dieser Art und Weise von wegen, das geht jetzt alles nicht mehr, die kann man eigentlich nicht mehr wählen und so weiter und so fort, da total so ein Fass aufzumachen, wobei lustigerweise ja, wo der Rezo ja gar nicht drauf kommen würde, die logische Konsequenz daraus ist, dass man ja eigentlich nur die AfD wählen kann, weil die sind im Moment noch nirgendwo beteiligt an der Regierung. Rezo hat gesagt, die AfD zu wählen, wusste ich's doch. Das könnte man so interpretieren, ja. Ja, seid ihr blind? Er hat von Anfang an die Farben der Partei getragen. Ah, mit den Haaren auch und so. Der spielt einfach nur 4D-Schach. Jetzt kommt's raus. Wahrscheinlich, ja. Ja, und das finde ich, sehe ich also auch so, ne? Also gerade von so Heinis, die halt keinen Bock drauf haben, sich selber da irgendwie auf den Zettel zu schreiben, dann immer schlau irgendwie zu sagen, so, ja, ist alles falsch und das ist alles ganz anders machen und ist alles so einfach und tralala, ne? Also finde ich halt auch unmöglich. Also. Ich habe auch gelesen, sein bürgerlicher Name ist Jonas Sören von Storch. Also ich denke. Das kann ich bestätigen, haben meine Recherchen ergeben. Apropos Recherchen. Expert Political Judgment. How good is it? How can we know it? Philip T. Tedlock. Ich habe euch den schon mal mitgebracht, aber ich habe ihn euch nochmal mitgebracht, weil er gerade auch zu Zeiten von Corona einfach wichtig ist. In dem Buch stellt Philip E. Tedlock einen Haufen Experten vor. Und zwar hat er in einem Wettbewerb, hat er sich 28.000 Vorhersagen geben lassen von den verschiedensten Akademikern, also von Politikwissenschaftlern, ob die jetzt Marxisten sind, Neoliberale, Kommunisten, ob die rechts angehaucht sind, was sie auch immer waren. Er hat sich von denen allen Vorhersagen geben lassen zwischen 1984 und 2003 und herausgekommen ist, dass von den ganzen Experten mit ihrem ganzen Fachwissen, dass die so oft falsch lagen, dass es einfacher gewesen wäre, eine Münze zu werfen oder tatsächlich echte Affen zu nehmen und Affen entscheiden zu lassen und du ein besseres Ergebnis gehabt hättest, wie die Vorhersagen von den Experten. Und dieses Buch feiere ich einfach wie nochmal was ab und deswegen habe ich euch das Buch mal wieder mitgebracht, weil ich euch darauf hinweisen möchte, dass Wissen ist zwar wichtig, aber tatsächliche Weisheit und gute Entscheidungen zu treffen, da steckt nochmal eine ganz andere Hausnummer dahinter, wie ein bisschen was zusammen sich zu reimen. Deswegen Expert Political Judgment, How Good Is It, How Can We Know It, Philip E. Tedlock, sehr guter Ansatz, wie man da vorankommt, sich Weisheit zu erarbeiten und nicht nur Wissen. Also, da habt ihr es. Da sieht man es nämlich, der Hetzer, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja, der Kahlschlag der Kulturszene, ja. Sagt Herr Sellner, der sogenannte Kahlschlag der Kulturszene, in Anführungsstrichen, versetzt mich in den Zustand guter Laune. Und wo ich mir nur so denke, naja, also ich meine, diese ganzen Heinis vom öffentlichen Rundfunk und so, wir werden da auch gleich noch ein paar Beispiele sehen, die sind jetzt nicht in Gefahr, ne? Also die kriegen ihren Quatsch da sowieso bezahlt. Ja, eben. Und die einzigen Leute, die jetzt ein Problem haben, sind die Leute, die wirklich kreativ sind, die von ihrem Publikum bezahlt werden für die Sachen, die sie machen, die haben jetzt ein Problem. Und diese ganze politisch gewollte, politisch korrekte Erziehungskunst, die hat überhaupt gar kein Problem. Ein neues Kapitel im Kulturkrieg. Ich habe aber inzwischen noch einen ganz anderen Take dazu gehört. Also es wurde durchgesteckt an die Presse, dass es eine neue Star Wars Serie auf Disney Plus geben soll. Und lo and behold, sie soll sich um Frauen drehen, von Frauen produziert, von Frauen geschrieben, von Frauen gespielt. Krieg ist das böse Patriarchat, Teil des vom bösen. Ja, aber du kannst doch dann dekonstruieren und die Erwartungen des Zuschauers unterlaufen und so. Das weißt doch, wie das geht. Ja, das schon, aber das normalisiert ja auch Frauen im Krieg und so gesehen. sind es dann im Endeffekt vielleicht spielt es gar nicht in der Zeit, wo Krieg ist. Ja, spielt es in der Zeit, wo die weiblichen neuen Jedi... Die wollten ja auch schon Krieg weniger Krieg und mehr Dinosaurier haben. Da gab es ja mal diese von dieser anderen Serie, die sie jetzt irgendwie in Planung hatten mit High Republic. Da gab es mal irgendwie so ein Chart, wo sie irgendwie das aufgeschrieben hatten, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist und so. Und da war irgendwie auch, ja, weniger Krieg, nicht fokussieren auf Krieg und dann halt irgendwie ein Dinosaurier. Man braucht mehr Dinosaurier. Star Wars. Lustigerweise ist es halt nicht von Disney gekommen, sondern wie gesagt, es ist durchgesteckt worden. Von Lucasfilm, ja. Von Lucasfilm und so diese typische Kinoszene auf YouTube, da gibt es schon einige Kommentare, die sagen, das ist mehr oder weniger die Pistole auf die Brust. Also hier Disney, wir haben das schon mal angekündigt, wir machen das jetzt, ohne dass bei Disney wohl jemand davon gewusst hat, weil es gibt halt auch irgendwie, das sind aber alles so typische, ein Experte hat in einem Forum was gesagt, angeblich anonym. Also es soll wohl bei Disney ziemlich dicke Luft geherrscht haben nach der Ankündigung. Und, ja, weil es ja so ist, dass diese Kathleen Kennedy, das war ja die von George Lucas irgendwie handverlesen wurde, um sich da in seinem Namen um Star Wars zu kümmern. Und ich meine, die Marke Star Wars ist halt total abgewrackt mittlerweile. Also das war ja mal irgendwie eine der teuersten Marken überhaupt. Und mittlerweile halt Merchandising, das ganze Zeug von dieser neuen Trilogie bleibt ja alles liegen, weil die so scheiße ist und niemand mehr interessiert. Also die haben das echt fertig gekriegt mit ihren total platten Girlpower-Stories da und Diversität. Halt alle Leute davon abzubringen, da Interesse dran zu haben an dem Kram. Und diese Kathleen Kennedy ist jetzt wohl auch schon halb mit einem Bein raus aus dem Laden, weil ihr Vertrag sowieso irgendwie nächstes Jahr ausläuft und da läuft es jetzt wahrscheinlich darauf hinaus. Und dieses Ding, ja, das werden sie jetzt irgendwie nochmal gemacht haben, um so nach dem Motto, ja, jetzt hier ihr zwei Männer, na, die beiden Chefs von Disney sind ja irgendwie zwei Typen. Und jetzt irgendwie erstmal groß an die Medien gehen und dann drauf spekulieren, dass sie sich da nicht trauen zu sagen, so ja, hier eure Female-Centric, wie es auf Englisch heißt, also irgendwie frauenzentrierte Star Wars wollen wir jetzt nicht, machen wir nicht. Und dann von wegen, Frauenhass und die Frauen, die können es mal wieder nicht und die lassen sie nicht und die werden hier wieder klein gehalten. Wobei das, ja, also ich meine, das ist eigentlich eine Lizenz zum Geld verbrennen in dem Fall. Also Star Wars war eigentlich eher eine Lizenz zum Geld drucken, aber die haben es echt hingekriegt, da draußen eine Lizenz zum Geld verbrennen zu machen mit ihrem Kram. Den Blödsinn ansehen würde ich mir werde nicht. Und das ist einfach das Kotaku. Verschiedene Tweets, die Kotaku zu Final Fantasy 7 rausgeschickt hat. Und ich habe sie gefunden auf Twitter unter dem Stichwort The State of Kotaku. Cloud can't close doors. Ganz wichtig in dem Spiel, dass du Türen zumachen kannst. Dann hatten wir den einen, hatten wir sogar als Artikel, dass das Remake so einfach ist, dass es zu einfach ist. Dann einen Tweet darüber, dass Final Fantasy VII das Remake sehr realistische Air-Conditioning-Einheiten an den Gebäuden hat. Und ein Tweet darüber, dass jemand 59 Treppen während des Spiels hochgestiegen ist. Das ist der Zustand des Spielejournalismus. Ja. Very realistic air conditioning units. Nee, nur das nicht wissen. Ja, sehr schön. Spieltheorie, wer kennt sie nicht, wer mag sie nicht, Spieltheorie ist beste Theorie. Finite and Infinite Games, A Vision of Life as Play and Possibility von James P. Cars, Philosoph und ein kluger Mann war. Auch Mathematiker, soweit ich weiß. Und in dem Buch geht es halt auf aphoristische Art und Weise um Spieltheorie und Gedanken, um Taktiken und Strategien, wie man denn in der Spieltheorie besser spielen kann. Aber ich glaube, Aphorismen sind doch Kulturmarxismus. Das habe ich wohin gelernt. Nein, aber das ist diesmal einer von den guten Philosophen, wo es nicht so schlimm ist. Also ich mag das Buch. Mir hat das sehr gefallen. Das ist ein weißer Sophist, sagst du. Kein schwarzer Sophist. Genau, genau. Ja, und das ist jetzt das, was ich eben schon angeteasert habe. Der öffentliche Rundfunk und wofür jetzt euer Geld ausgegeben wird. Die können sich einfach alles erlauben. Für drinnen im Internet sind alle gleich. Eine Serie vom öffentlichen Rundfunk, ZDF, wie man hier sieht. Und da gibt es hier die Folge 8 von 15 mit dem schönen Titel Fick dich in Großbuchstaben. Und diese Dame hier ist auch wieder überhaupt nicht, ja, es ist einfach nur Qualität, ne, es ist, also da sage ich hier, schneid euch an, Sopranos und Game of Thrones und alle großen Namen, so hier schauspielerische Leistungen aus dem öffentlichen Rundfunk, Müsli essen und in die Luft gucken. Ja, das geht ja nämlich ein bisschen an den Artikel von vorhin. Hier hinten ist so ein Heulen schönes, auf Küchenboden. Hinten ist so ein schönes Krickel-Krackel-Bild. Oh ja, Escape. Genau, und Charlotte setzt sich mit den Folgen des Familienfiaskos am Montag auseinander und lenkt sich mit einem Tinder-Date davon ab. Präsentiert von ihrem öffentlichen Rundfunk. What the fuck? Tinder-Date während der Corona-Krise oder was? Gute Idee. Wo trifft man sich dann? Mit Maske? Hält man Abstand? Ja, eine Müsli-Länge Abstand, würde ich sagen. Ein Maßabstand. Fand ich sehr lustig. Habt ihr das gesehen? Man soll immer halt die Körpergröße von Heiko Maas voneinander Abstand halten, also 1,5 Meter. Nicht schlecht. Und dieses hier wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, der Moritz Neumeier, der war ja mal bei Funk und dann haben sich alle gefreut, dass er nicht mehr bei Funk ist und haben ihm noch auf die Schulter geklopft und nach dem Motto so, ja, du machst zwar Humbug, aber jetzt machst du wenigstens wieder alleine deinen Humbug, das ist schon alles okay. Aber der gute Mann ist jetzt tatsächlich im Hauptprogramm gelandet. Da gibt's hier Homies, die Comedy-Show mit Moritz Neumeier und jemanden namens Till Reiners. Und da bezahlen wir auch Geld für. Moritz fasst zusammen, wer Corona erfunden hat und Till erklärt, dass alles irgendwie mit der Gästeliste von Rammstein und Spargel zu tun hat. Oh mein Gott, mir ist jetzt schon schlecht. Können wir das bitte wegmachen? Aus den Fingern. Also ja, wenn ich mir das angucke, sage ich Demokratieabgabe. Das ist auf jeden Fall das Erste, was mir dazu einfällt. Was mir dazu einfällt, ist, Joko und Klaas sind ganz schön alt geworden. Mir sind nur Begriffe eingefallen, die dazu führen würden, dass wir in Community Guideline Strikes bekommen. Ja, immer das Gleiche. Ja. Verdammte Selbstzensur. Das hier ist ein Artikel darüber, dass unsere gesamten Mediengeschichten, die wir jetzt endlich nach vielen Jahren zu Ende verhandelt haben, hier Medienstaatsvertrag und so, dass die sich alle wieder auflösen könnten, wenn die EU dann doch ihre Version sozusagen davon durchdrückt und die für alle Länder verbindlich macht, damit es halt sozusagen ein europäisches Internet geben kann, wo die Regeln für alle gleich sind. Ja, und ob das in eine gute Richtung führt, wie ich erinnere an Axel, ich habe von nichts eine Ahnung, Voss zum Beispiel, oder an die Dame hier, die da vorne dran steht, für wen wird die wohl trommeln? Ich weiß, und außerdem ist halt die EU-Version ist halt extrem Google-freundlich und überhaupt Facebook und wie sie alle heißen und weniger verbraucherfreundlich. Ja, es geht halt wieder um dieses Medienprivileg. Ist man jetzt ein Herausgeber oder ist man nur eine Plattform? Ja, also hat man quasi einen redaktionellen Einfluss auf die Sachen, die gestaltet werden, oder ist man einfach nur ein neutraler Anbieter? Das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Angelegenheit. Aber generell ist es ja so, wenn ich irgendwelche Sachen von der EU-Kommission oder so höre, denke ich immer an den alten Holzmichel. Ah, er lebt noch. Oh. Ja, dann sammelt doch vielleicht unter den Gläubigen, will ich gleich schon mal vorwegschicken. Ich weiß nicht, wer das eingerichtet hat. Ich habe das eingereicht, die Moscheen können angeblich ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und so. Ich meine, das ist die Logik dahinter ist ja relativ kurz. Ne? kein Geld da, dann kann man Rechnung nicht bezahlen und so weiter. Also auch die brauchen jetzt im Prinzip eigentlich Geld und brauchen dann, ja, woher soll es kommen, ne, wenn ich vom Staat... Moment mal, was ist denn das für eine gläubige Bevölkerung, die sobald die Leistungen von der Moschee eingestellt werden, dann auch die Spenden einstellen? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht. Stimmt, aus der Kirchensteuer bekommen sie nichts, ne? Warum kriegen die nicht eigentlich... Sollte doch jeder selber für sorgen können, dass seine Kirche irgendwie über Wasser bleibt, oder? Warum soll das der Staat machen? In welchem Land lebst du denn? Also wir leben hier im, alles mit großer Topf von der Allgemeinheit geht an die Kirche, reichste Bistümer der ganzen Welt Land. Also, dann können die das doch zahlen für die Moscheen. Das ist das Geschäft mit dem Seelenheil, ne? Ja. Wenn die Münze im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. Mhm. Ja, so ist das normalerweise, aber in Deutschland ist das halt anders. Ja, aber trotzdem, also es ist Privatsache und geht sammeln. Viel Spaß. Frag Papa Erdo. Das hier war ein interessanter Artikel vom Roland Tichy zum Thema, wie Deutschlands gedenkt, die Corona-Krise zu lösen und wie wir uns dran klammern, dass halt die V-Recovery eintritt. Manche sagen ja W, einer meinte schon, vergesst alle Buchstaben, das ist ein O. V würde bedeuten, dass man sich relativ schnell erholt. Wie geht denn ein O? Vergesst alle Buchstaben, es ist ein O. Da kann ich nur die Frage stellen, das was ist ein O? Weil ich habe ja vorher alle Buchstaben vergessen. Das ist doch Unsinn. Ja, aber der Artikel war auf jeden Fall gut. Also, und ich hoffe, dass es so nicht eintritt wie in einem Artikel vorangesagt, aber mal gucken. Weil ja, Leute, es wird eine Hufeisen-Recovery geben. Was denn sonst? Nee, WWW halt. Ne? WWW. Ja, das ist lange L, ne? Ja, also der Punkt ist der, aus deutscher Perspektive ist die ganze Situation für uns besonders prekär, weil wir ja spezialisiert sind in grenzüberschreitenden Lieferketten optimieren. Das ist ja quasi das, worin wir die Weltmeister sind. Ja, wir sind da am besten drin, ja, und deswegen trifft es uns besonders hart. Aber gleichzeitig merke ich einfach eine gewisse Zurückhaltung, die Lieferketten von China weg zu diversifizieren. Viele Länder tun das jetzt, ja. Ja, viele Länder tun das sogar mit Regierungssubventionen. Wenn man sich an Japan oder Amerika anguckt, was die gerade machen, Deutschland tut das nicht. Ja, das liegt, denke ich mal, auch daran, dass einfach sehr viele Auslandsdirektinvestitionen in der deutschen Wirtschaft einfach fest verankert sind. Und ja, ne, das ist halt sehr seltsam. In der deutschen Wirtschaft entscheidet der chinesische Staat mit. So, und das ist einfach eine Situation, die uns gerade einfach in eine sehr schwierige Position bringt. Und deswegen kann es sein, dass die Amerikaner ein V oder ein L oder ein gotisches L, also ein L mit so einem Haken am Ende irgendwie hinlegen oder sowas. Aber bis wir hier in Deutschland uns mal wirklich ein bisschen unabhängiger machen von chinesischen Interessen, was die Wirtschaft angeht, Können wir über ein L noch froh sein? Ja. Na, wer hat's mitgebracht? Ebel oder Price? Einer von euch beiden noch bestimmt. Ja, es war von mir. Ich hatte mich gemutet. The Post-Pandemic Paradigm and Why China Has Won. Ich habe schon einige gelesen. Artikel gelesen, die darüber hinsinnieren, wer jetzt der Krisengewinner, wer der Krisenverlierer ist. Und der Artikel versucht es so ein bisschen aufzudecken, wer denn wer ist. Und in der Debatte fand ich den ganz passend, weil der auf der einen Seite kritisch gegenüber China ist, auf der anderen Seite halt auch die eigenen Fehler ein bisschen so ein Salz auf die Wunde streut. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ich fand den Artikel klasse und war von IOO Magazin. Wir machen ja sonst eigentlich ganz guten Journalismus. Also. Ich mag die Kekse. Ja, die sind auch sehr gut. When 8 trillion in global fiscal stimulus still isn't enough. Ja, 8 Billionen sind geflossen als Reaktion auf die Corona-Krise. Und ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Wenn ihr es im Detail wissen wollt, lest euch den Artikel durch. Aber einfach nur die Zahl 8 Billionen 8 Billionen wurden ausgegeben wegen Corona. So 8000 Milliarden. Das ist voll viel Geld. Ich muss auch andere Leute kommen. Nein, aber ich. Ja, ich so, das ja. Aber das wird ja auch mehr oder weniger direkt wieder in den Kreislauf gesteckt, oder? Weiß ich nicht, was mit all dem Geld passiert. Das ist einfach voll viel. Ich will nur. Ja, aber das sind doch eigentlich Sachen, um laufende Kosten zu decken, die momentan von den immensen Ausfällen halt verursacht werden, oder? Ja, und Unterstützung und Hilfen. Und ja, dann müsste es ja eigentlich gleich wieder in den Kreislauf zurückfließen. Wäre also im Endeffekt nur eine. Ja, würde halt zu einer Inflation führen, wahrscheinlich. Ja, genau. Sind auch Gesundheitskosten bei oder was? Also, auch. Ja. Ja, aber auch das wird ja wieder aus. Das sind dann Pfleger, Pflegekräfte, Löhne, Masken, Material. Das ist ja jetzt. Ich mache mir mehr Sorgen, dass halt irgendwo wieder Leute stehen und sich die Taschen voll machen. Und die wird es sicher geben. Es gibt ja schon genug Leute, die versuchen, Leute im Internet oder am Telefon abzuzocken mit Corona. Aha. Ja, kommen wir zu einer Meldung, die für ein mittleres Beben in den Finanznachrichten gesorgt hat. Und zwar geht es ums Öl und um den Ölpreis. Und zwar, ich denke mal, jeder hat es mitbekommen letzte Woche, dass die Meldung durch die Nachrichten ging, der Ölpreis ist auf einmal negativ. So. Erstmal möchte ich die ganze Sache relativieren. In dem Sinne, dass das zwar stimmt, aber die Sache natürlich etwas komplizierter ist. Chris, wenn du ein bisschen Zentimeter runterscrollst, dann denke ich, werden allen Zuschauern direkt klar, wie die Situation wirklich aussieht. Und zwar, was ist passiert? Ich fange mal an mit dem Auslöser. So, das war jetzt schon zu weit. Also da nur ein Ticken. Ja, das ist so, ist wunderbar. Wunderbar. Also hier sehen wir am 20.04.2020 war der Preis für West Texas Industrial Crude minus 37 US-Dollar. Also negativ. Also absolut richtig. So. Was ist im Endeffekt passiert? Was passiert ist, ist, die Internationale Energiebehörde hat eine Studie rausgegeben, dass aufgrund der Nachfrageeinschränkungen auf dem Weltmarkt im Zusammenhang mit den Förderausweitungen von Saudi-Arabien und Russland eine Situation auf dem Weltmarkt ist, die einfach unhaltbar ist, weil es technisch nicht möglich ist, die Fördermenge so schnell zu reduzieren, schneller zu reduzieren, als die Nachfrage eingebrochen ist. Heißt im Endeffekt, diese Meldung hat eine Sache zur Folge gehabt, dass jeder, der irgendwie ein Öllager hatte weltweit, einen sehr guten Tag gehabt hat, weil alle Leute ihr Öl bei dem erstmal einlagern wollten. So, weil klar war, die Lagerkapazitäten sind eingeschränkt. Und das hat den Ölpreis aber noch nicht negativ gemacht. Was hier im Endeffekt passiert ist, ist, wir haben hier einen Futures-Kontrakt. Ja, das mit den Futures habe ich ja sehr mangelhaft erklärt letztes Mal. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel. Ja, wir haben Ölförderfirmen und Ölauslieferungsfirmen, wie Leute, die Raffinerien beliefern, ne, die dann später Benzin an Tankstellen liefern oder so weiter oder irgendwie sowas. Und die verkaufen einfach ihr Öl im Voraus über Futures-Kontrakte und Leute, die Öl benötigen, die sichern sich einen Preis über die Gegenposition über diese Future-Kontrakte. Aber in der Zwischenzeit gibt es die Spekulanten, die diese Futures-Kontrakte handeln, weil die von Tag zu Tag schwanken und die einfach Preisschwankungen ausnutzen können. Gerade in volatilen Märkten im Moment ist das ja auch sehr lukrativ. Der Abel hat ja ein anderes Beispiel vorhin genannt, auf einem ganz anderen Sektor des Marktes. Aber was hier im Endeffekt passiert ist, ist, dass die Spekulanten, die immer darauf spekuliert haben, wir verkaufen den Kontrakt weiter, ja, wir haben hier den Kontrakt für April und bevor der ausläuft, bevor das Enddatum erreicht wird, verkaufen wir den und kaufen den vom Mai oder vom Juni oder vom Juli. Und so revolvieren die quasi ihre Anlage. Das ist im Endeffekt eine Geldanlage für die oder ein Hedge für die. So. Was jetzt aber das Problem war, ist, dass es keine Käufer mehr gab, ja? Weil am 20. April ist dieser Kontrakt ausgelaufen und ja, wortwörtlich steht quasi das Öl, die Fässer von Öl stehen vor der Tür und du musst die irgendwie einlagern. So. Und die Händler haben es nicht geschafft, die Kontrakte rechtzeitig zu platzieren bei irgendwelchen Leuten, die Lagerkapazitäten hatten. Und ja, deswegen mussten die so einen großen Aufpreis bezahlen. Natürlich ist das eine nie dagewesene Situation. Und da sieht man ja hier direkt, der nächste Kontrakt, der ist nicht mehr im negativen Bereich, der ist wieder bei positiv 18 US-Dollar gehandelt, weil das wirklich nur eine kurzfristige Situation war, die unter anderem der Situation geschuldet ist, dass, ja, wir reden hier von dem amerikanischen Haupthandelsplatz in Cushing, ja, wo physisches Öl gehandelt und eingelagert wird. Weil gerade so große Kapazitäten auf dem Weltmarkt sind, sind alle Lager komplett randvoll. Und es ist im Endeffekt wirklich nur ein Zufall gewesen, ja, dass die Meldung von der Internationalen Energiebehörde mit diesem Kontrakt, mit diesem Datum und mit den vollen Lagerkapazitäten an einem Tag zusammengefallen ist. Und deswegen gab es diese negativen Preise. Ich will jetzt nicht irgendwie kleinreden, dass das eine krasse Sache ist, ja, und dass es ein absolutes negatives Szenario auf den ganzen Weltölmarkt und auf die ganze Prämisse, auf der Ölderivate aufgebaut sind, überhaupt wirft, ja. Aber es ist ein absoluter Ausreißwert, wie man ja hier, denke ich mal, auch sehr, sehr schön sehen kann. Ja, es ist ein einzelner Kontrakt an einem einzelnen Tag gewesen. Und ja, die Welt ist noch nicht untergegangen. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, weil das sehr oft gesagt wurde, das gab es noch nie war der Ölpreis irgendwie negativ. Ja, das gab es schon oft. Ja, mir fallen 15 Beispiele ein. Das letzte Beispiel war, wo ein Kontrakt bei -8 US-Dollar war im Februar. Ja, genau, das wollte ich nicht übertreiben, aber der Trend ist schon sehr besorgniserregend. Ganz am Anfang von dieser Corona-Krise habe ich ja noch von einer Korrektur geredet und habe ja auch schon gesagt, wenn es nochmal 15% weiter runter geht, sieht die Situation anders aus. Und es sieht jetzt halt total anders aus. Und im März gab es das auch schon, Wyoming Sour Price ist auch schon negativ gewesen. Also für alle, denen das wie mir alles böhmische Dörfer sind, empfehle ich, lest einfach nochmal Obelix GmbH und Co. KG. Beim Kauf eines Sklaven gibt es 2 Hinkelsteine gratis. Den kenne ich sogar noch, der war gut. Und WTI Oil steht für Western Texas Intermediate und tatsächlich hatten die vorgeschlagen, sich in What the Fuck Oil umzubenennen. Aber wurde nicht angenommen. Und hier ist nochmal von MarketWatch ein guter Artikel dazu, aber der Price hat es gerade auch vorbildlich erklärt, deswegen, ja. Und generell gilt weiterhin, wir werden keine Ölknappheit haben. Können wir froh drüber sein. Bis wann sollte das eigentlich alle sein? 2012 sollten wir doch Peak Oil haben. Dachte ich. Das war da die letzte. Mir auch mehrere Jahreszahlen ein, ja. Aber 2012 91 war auch so eine Zahl irgendwann mal, glaube ich. Ja, 91 auch. 91 und 2012 war eigentlich Konsens. Also, lustig ist, dass jetzt die Europäische Union einen offiziellen Beschwerdebrief an die Türkei geschickt hat, dass sie doch mal bitte aufhören sollen, in griechischen Gewässern nach Öl zu bohren. Nur so nebenbei. The pandemic isn't a black swan, but a portent of a more fragile global system. Ja, ein Harbinger, der uns zeigt, wie fragil unser globales System ist, was auf dem neoliberalen Konsens aufgebaut ist. Und dann Nassim Nicholas Taleb, ist auch nicht der Überbrain, aber er hat eine wichtige Buchreihe geschrieben, Incerto mit Antifragile, The Black Swan und Fooled by Randomness und noch 2 weiteren, die man kennen sollte, wenn man klug daherreden will. Es ist auf jeden Fall immer gut, Nassim zu zitieren. Und der Artikel, der geht halt ganz gut drauf ein, warum er halt schon im Januar ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht hat, wo er meinte, man hätte Pennies ausgeben können und muss jetzt Trillionen, also sprich Billionen ausgeben. Had we used Musk then in late January, we could have saved ourselves the stimulus, Taleb told me. Ist dann auch die Frage, ob das dann hindsight bias ist, jetzt zu behaupten, mit einfachen Masken wäre das schon alles in Ordnung gewesen. Aber auf jeden Fall will ich darauf hinweisen, dass es generell eine gute Idee ist, den Nassim Taleb zu kennen. Also, ja. Er hat auch Finanzkrise 2008 vorhergesagt. Kluger Mann. In Italien kocht die Wut auf Hitlers Enkel. Hasskampagne wegen Corona-Bonds. In Italien hat man so ein bisschen das Feeling, dass man doch jetzt eine Schuldenunion aufbauen könnte und dass alles andere Faschismus wäre. Und der Artikel geht darauf weniger polemisch ein. Und manche Leute machen halt Stimmung gegen halt Deutschland. Und man sieht Deutschland im italienischen Volksmund in einer veröffentlichten Meinung als wohlhabend und man sieht uns jetzt als jemand, der nichts abgeben möchte. Dabei hat man selber ja seine Kreditkarte voll ausgemaxt, also ist voll ins Minus gegangen, kann jetzt bald nicht mehr zurückzahlen, bekommt eine Troika, was nicht so gut wäre. Und die Griechen hatten ja die Merkel auch schon mit Hitlerbärtchen gezeichnet. Ja, also. Ja, diese ganze Troika-Lösung, die jetzt wieder angedacht wird für Italien, erstmal ist es ja nichts Neues, das hatten wir ja schon mal. Ja, was ich weiterhin für einen extremen Skandal finde, dass es sowas in Europa gegeben hat und keiner regt sich weiterhin drüber auf, ja, dass einfach mal die Regierung eines Landes quasi abgesetzt wurde und da wurde ein Kommissar, kommissarisch ein Regierungschef eingesetzt. Das könnte Italien jetzt nochmal bevorstehen. Ja, die Regierung ist in die Gnade gefallen bei der Europäischen Union. Italien hat inzwischen 40% bei Umfragen für einen Austritt übrigens. Ja, das könnte ja vielleicht deswegen damit auch ein bisschen zusammenhängen. Was die ganze finanzielle Angelegenheit mit Italien angeht, da muss ich auch sagen, Italien steht jetzt nicht wunderbar da, aber Italien stand auch schon mal finanziell schlechter da. Ja, es gibt ja auch noch die Frage... Pre-Corona. Zahlen, ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Angelegenheit, aber wenn ich jetzt auch immer wieder höre, so ja, Eurobonds, Italien braucht Eurobonds unbedingt, weil sie sonst halt zahlungsausfällig werden würden, das ist einfach von den fundamentalen finanziellen Daten nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren noch war. Italien ist nicht Griechenland. Und deswegen ist diese ganze Eurobonds-Diskussion meiner Meinung nach zu Recht jetzt erstmal im Sande verlaufen, weil es keinen Anlass dafür besteht. Wir haben den europäischen Stabilitätsmechanismus, der kann greifen. Allerdings hat der wirtschaftliche Sanktionen und politische Sanktionen zur Folge, was niemand machen will. Und keiner greift dort zu. Deswegen ist die wirtschaftliche Lage anscheinend nicht so schlimm, dass man jetzt irgendwelche Eurobond-Sachen machen muss. Und ich bin da froh, dass die Leute dann kühlen Kopf bewahren und jetzt nicht einfach, im Corona-Taumel das einfach beschließen. Ja, man darf halt auch nicht vergessen. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, dass sie das nicht machen. Man darf nicht vergessen, dass die Italiener halt auch deutlich höhere Durchschnittsvermögen haben, dass die Italiener viel öfter Grundbesitz und Immobilien besitzen als der durchschnittliche Deutsche und dass die Renteneintrittsalter deutlich niedriger sind als in Deutschland. Also alles ja, so aber, Sachen, ja, wo wir... Ja, ja, absolut richtig, aber das hat bei irgendwelchen Lastenausgleichen und Grundbesteuerung und sowas auf jeden Fall eine sehr große Relevanz, aber jetzt geht es ja um die Staatsfinanzen. Ja, aber warum sollen wir das Geld rausrücken, die wir mit 68 in Rente gehen, die wir halt nicht so viel Privatbesitz an Immobilien und wegen Land haben? Hitler. Ja, aber ich kenne den doch gar nicht. Jetzt ja zumindest nicht auf dem direkten finanziellen Weg, aber wir machen es halt immer weiterhin auf dem indirekten Weg. Aber also ich bin langsam halt sowieso auf dem Trichter, dass es besser wäre, wenn dieser ganze Brüssel-Wahnsinn ein Ende hat. Und wir uns irgendwie anders einigen. Freihandelszone, tolle Sache. Aber ich glaube, so ein gemeinsames Staat. Es gibt nur Streit. Das gibt nur Streit. Also, ich möchte daran erinnern, wir haben weiterhin ein Regime des offenen Marktfensters von der Europäischen Zentralbank. Ja, das heißt, dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, unglaublich, weiterhin aufkauft, auch aus aber Italien, aus allen anderen Ländern. Und deswegen gibt es keinen Cashflow-Mangel bei den Leuten. Ja, also, ja, das ist einfach also, die grundverschiedene Situation zu vor 5 Jahren. Inflation macht das aber trotzdem, ne? Nein. Vibes-Volk anwesend. Das ist auch mal ein ganz eigenes Thema für sich, ja, aber das ist halt der Punkt. Alle sagen immer, oh, Italien ist so knapp und bla, und das ist einfach nicht der Fall im Moment. Hm. Im Moment. Kommen wir nun zu weiteren interessanten Nachrichten. Oh, Chris, mach einfach mal... Zieh mal den Kopfhörer ab oder mach den Ton aus für einen Moment. Ja. A nicotinic hypothesis for COVID-19 with preventative and therapeutic implications. Wortwörtlich steht, und ich zitiere in diesem wissenschaftlichen Papier, dass 2 Schachteln Filterlose einen stärker macht und vor Corona schützt. Nein, das steht da wortwörtlich nicht. Ne? Nein, das steht da nicht wortwörtlich. Da steht wortwörtlich, dass das eine Hypothese ist, die sie meinetwegen auch gerne verfolgen können. Gespitzt, ne? Ja, es geht wohl um die Rezeptoren. Weil ich sag mal so, ne, also hier Chemotherapie hilft ja auch gegen Krebs, ne? Von daher, warum soll das nicht auch funktionieren? 2 Schachteln Filterlose schützen vor Corona. Rauchpflicht im Krankenhaus. Im Kindergarten. Ja, genau. Die Kinder mit einer Schachtel Rothände. Ich will nicht, Tante. Ich rauch deine Schachtel aus. Rauchpflicht für Kinder. Sie sind unsere Zukunft. Die müssen sich schützen vor dem Virus. Und gleichzeitig den Feinstaub verringern. Nee, da steht nur drin, dass Nikotin eventuell helfen kann. Und man das alles so Rezeptoren, die auch das Virus nutzt. Die Acetylcholin-Rezeptoren sind das. Also die nikotinergen Acetylcholin-Rezeptoren. Kommt übrigens vom Dr. Marlboro-Institut in Richmond, Virginia. Daniel freut sich. The psychosocial and social political consequences of infectious disease. Und zwar hat man hier eine Studie mit nur 240.000 Menschen gemacht über 47 verschiedene Länder, bei denen man festgestellt hat, dass wenn halt ansteckende Krankheiten stark vertreten waren, lokal, dass die Einstellung der Menschen sich eher am Autoritarismus gemessen haben, wie an öffentlich, also an demokratisch-freiheitlichen Idealen. Und das sozusagen für die gesamte Psyche der Menschheit, wenn wir uns das im Moment mal so komisch vorstellen wollen, dass die Menschheit einen gemeinsamen Verstand hat, wir gerade einen weltweiten mentalen Drift in den Autoritarismus bekommen durch die Corona-Krise. Ja. Ich merke das auch, dass die Leute verrückt werden. Ich meine, einige Leute sind jetzt schon bereit, zum Äußersten zu gehen, nämlich zu rauchen. Ja, das stimmt. Und sogar Kindern das vorzuschreiben, zu rauchen. Autoritär finde ich schon. Ist da nicht irgendwie am Montag auch noch irgendwie so ein paar Rechte ausgesetzt bis Oktober oder so? Auch schon Rechte. I teach at Oxford, but I don't want to win the coronavirus vaccine race. Da sieht man mal wieder, dass jemand, der in der Lage ist, Professor zu werden, durch Propaganda von extremer Linke, die zu Selbsthass verpflichtend aufruft, dass jemand in Schande niederträchtig auf das eigene Land guckt und sagt, es würde den patriotischen Kräften zeigen, dass die Briten noch Exzellenz in den Knochen haben, wenn wir das Coronavirus besiegen könnten mit einer Impfung. Also ich, alter Schwede. Das ist das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Und die ist echt der Meinung, dass man da keine Vakzine entwickelt hat, weil die Nationalisten gewinnen. Dann gewinnen, oder was? Weil die Leute, die meinen, dass England ein gutes Land ist, dann wenn die da jetzt so einen Impfstoff entwickelt, dass sie dann Recht haben, oder was? Ja. Die Angst, dass Boris Johnson dadurch einen Schub kriegt. Ja. Also nicht einen Corona-Schub, politischen Schub. Aber mit dieser ganzen Vaccine-Geschichte, ich habe jetzt letztens irgendwo einen Bericht bei einem Freund im Fernsehen gesehen, da ging es darum, dass es ja eigentlich bisher noch nie gelungen ist gegen so ein Coronavirus. Impfstoff. Das macht die Sache ja auch so spannend. Ja, ja, das also Problem ist, dass es halt eine andere Art ist. Es geht da sind wir halt im Sektor der Gentechnik. Da haben wir halt noch nicht die Erfahrung und das ist der Knackpunkt dabei. Ja, nee. Ja, doch, klar. Aber es geht doch darum, dass das Coronaviren allgemein, dass da bisher noch kein Impfstoff erfolgt. Das, was Sie jetzt quasi meinen, ist dadurch, dass ja jetzt alle Mittel da gebündelt sind in diesem Thema, glauben Sie, dass das halt eben hilft in die Richtung? Ja, das hat halt auch die UN ja gesagt. Ne? Jetzt gibt es die Forschungsanstrengungen, die es in der Vergangenheit nie gab. Ja, Coronaviren, das war ja das Narrativ. Ja, die ganz normale Erkältung, die hat ja irgendwie 10, 16 irgendwie verschiedene Auslöser und 4 davon sind halt Coronaviren, die bekannt sind und Covid-19 ist jetzt halt das 5. neue Coronavirus und es hat sich halt nie gelohnt, die Forschungsanstrengungen dahingehend anzustrengen, weil es halt nur 4% der Erkältungskrankheiten betrifft, weil es halt so zersplittert ist, die Ursache. Das war ja in Vergangenheit die Argumentation. Ja, und jetzt ist es ja so, dass alle Leute daran forschen und dass sie jetzt deswegen sagen, okay, weil wir jetzt die ganzen Kräfte gebündelt haben, können wir jetzt einen Impfstoff entwickeln, der endlich mal funktioniert, obwohl ein ähnlicher Impfstoff in der Vergangenheit nie funktioniert hat. Aber Price, vergleich es doch mal mit AIDS. Da ist der Scheinwerfer seit wie vielen Jahren drauf? Seit 40 Jahren. Aber mit AIDS kann man... Ja, und bei AIDS haben sie es immerhin hinbekommen, das von einem Todesurteil zu einer chronischen Krankheit hinzubekommen, mit Milliarden Einsatz in Forschung und anderen Sachen. Das ist ja ein Fortschritt, den finde ich auch positiv. Aber überleg doch mal, wie das ist, wenn du irgendwie die Hälfte der Menschheitsbevölkerung mit teuren Medikamenten am Leben erhalten musst. Das ist in diesem Fall mit so einer einfachen Verbreitung. AIDS hat ja uns sozusagen den Gefallen getan, dass es sich nur halt über sehr engen Körperkontakt oder Blut oder Ähnliches verbreitet hat. Aber das ist in dem Fall nicht so. Wie viele Leute willst du ewig mit dem Zeug versorgen können? Also können wirklich einfach auch von der Herstellung, Verteilung und wer entscheidet, wer es kriegt und wer es nicht kriegt. Also ja, also ich weiß nicht, um es nochmal klar zu sagen, also ich bin jetzt dieser neuen Impfmethode, die dafür entwickelt werden soll, bin ich auch sehr kritisch gegenüber. Ja, unter anderem deswegen, weil es einfach jetzt in einem Modus geschieht, wo einfach bestimmte Zeitkriterien nicht eingehalten werden, die normalerweise bei Impfstoffen eingehalten werden müssen. So, ja, also ich weiß nicht, ob das Ganze so gut funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob das die sinnvollste Lösung ist. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht so sagen. Ja, mich macht nur diese Fixierung ein bisschen stutzig und das nirgendwo wirklich, also nirgendwo nicht, weil ich habe es ja auch gehört, aber das war halt Zufall und ich habe das in allen anderen Berichten so deutlich noch nicht gesagt bekommen. Also mir war das nicht klar, dass es zum Beispiel gegen SARS dann keinen Impfstoff gab. Ich dachte, das hätten die dann irgendwie damit zusammen, aber gut. Nö, da betreten halt sehr neues Territorium und deswegen sind ja auch alle so unsicher und alle wissen nicht genau, ob es funktioniert. Und dann haben wir auch das Problem, dass es immer wieder Mutationen von diesen Viren gibt, wie es ja auch bei den ganz normalen Grippeviren der Fall ist. Ja, es ist ja auch so, die Impfstoffe für ganz normale Grippeviren, ja, da trifft sich einmal im Jahr, trifft sich da ein Beratergremium von internationalen Wissenschaftlern und die überlegen sich, okay, wir haben jetzt beobachtet, dass gewisse Stränge von Influenza-Viren aufgetreten sind und deswegen können wir jetzt prognostizieren, dass beispielsweise Influenza A nicht so weit vertreten sein wird wie B und deswegen impfen wir dieses Jahr mal am besten gegen B und hoffen, dass das am besten funktioniert. So, das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten bei diesen ganzen Impfstoffen. Ja, das ist nie ein 100%iger Schutz und die Sachen verändern sich jedes Jahr. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert und vor allem in dem Zeitraum, den die angekündigt haben. Ne? Jetzt zu unserem Korrespondenten nach Ouagadougou in Burkina Faso. Ouagadougou heißt das. Ouagadougou. Ouagadougou. Ouagadougou. in Burkina Faso. Auf jeden Fall ist in Burkina Faso die Sachlage, dass die Regierung generell schon unter verschiedenen Druckpunkten leidet. Der Dschihad ist einer davon und es sieht aktuell danach aus, dass der Druck, der jetzt noch durch den Corona-Ausbruch halt hinzukommt, dass die Regierung eventuell ins Wanken gerät, was eher ungut wäre. Also hätten wir dann die erste Regierung, die ja aufgrund der Corona-Krise dann halt auch zusammenbricht. Also nicht nur aufgrund von Corona, aber halt mit Hilfe. Also du hast ja für jede Gesellschaft... Nicht wegen Corona, sondern mit Corona, meinst du ja. Ja, du hast für jeden Staatsversagen hast du ja mehrere Druckpunkte, die du brauchst. Also da reicht selten nur eine Krise. Aber auf jeden Fall ist in Burkina Faso gerade nicht so gut. Also. Ja, Coronavirus ends China's honeymoon in Africa. Ein interessanter Artikel von Politico. Und es geht im Endeffekt darum, einerseits, dass China ja im vergangenen Jahrzehnt extreme Investitionen im Ausland, vor allem auch in Afrika, getätigt hat. In Afrika vor allem in Infrastrukturausgaben und in landwirtschaftlichen Zonen, ja, um Lebensmittel importieren zu können. Und gleichzeitig haben die den chinesischen Markt für sehr viele Gastarbeiter geöffnet und in Afrika sind sehr viele chinesische, eher hochqualifiziertere Arbeitskräfte halt hingegangen und haben dort gearbeitet. Und das ändert sich jetzt halt nicht nur durch den Lockdown im Coronavirus. Tatsächlich ist es ja so gewesen, dass erst im März zwischen Afrika und China die ganzen Flugverbindungen auch wirklich jetzt mal eingestellt wurden. Bis dahin gab es einen regen Austausch von Arbeitskräften hin und her. Allerdings, ab einem gewissen Zeitpunkt hat China halt nicht nur den Flugverkehr eingestellt, sondern hat halt auch angefangen, in China stärkere Maßnahmen zur Gesundheitsüberwachung einzuführen, hauptsächlich natürlich basiert über Smartphone-Apps und solche Sachen. Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass schwarzen Leuten, dass sie nicht zu McDonald's dürfen oder in andere Restaurants oder andere Geschäfte, weil halt einfach die mit dem einerseits mit einem rassistischen Stigma belegt sind, aber andererseits halt auch mit diesem Obrigkeitsstigma belegt sind. Es gibt zwar Schwarze, die diese App haben und die sich im Gesundheitssystem melden, aber es gibt auch sehr viele Illegale und deswegen am besten kein Risiko eingehen, um keinen auf den Deckel zu bekommen von der kommunistischen Partei. Ja, das ist halt auch immer ein Problem in China. Ja, und das ist mittlerweile so ein großes Problem, dass halt auch wirklich sich auf diplomatischen Kanälen die afrikanischen Staaten sehr beschwert haben darüber, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise sowas eher auf Backchannels in hintergeschlossenen Türen passiert, weil die Afrikaner ja halt auch immer in einer gewissen Bittstellerposition sind, was China gegenüber angeht. Aber mittlerweile sind halt die Meldungen sind einfach nicht mehr zu leugnen. Die Lage ist mehr oder weniger klar und es gibt halt mittlerweile mehrere Zehntausende Afrikaner, die in China quasi obdachlos sind, ja, weil die einfach von ihren Vermietern rausgeworfen worden sind und nirgendwo mehr einkaufen gehen können. Und das sind nur die sich legal aufhalten. Und dann gibt es natürlich auch noch sehr viele Illegalen. Und da sind die Zahlen wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher. So, und das stelle ich halt einfach mal so in Frage, ob dieses ganze chinesische Modell des Raubtierkapitalismus, wir bauen euch die Infrastruktur und geben euch die Kredite, in dem Wissen, dass ihr die Kredite nicht zurückbezahlen könnt und dann können wir die Infrastruktur, die wir euch gebaut haben, quasi in unser Eigentum überführen und für unsere wirtschaftlichen Zwecke weiterhin nutzen. Das ist ja im Endeffekt die Strategie, die China fährt. Ob das weiterhin so funktioniert, weil die afrikanischen Staaten, die können ja einfach auch sagen, okay, wir verstaatlichen das jetzt wieder. So, also es kann sein, dass wir da in den nächsten Jahren sehr harte Sachen in Afrika sehen. Einerseits ja quasi wirtschaftliche Sanktionen von China, mehr Elend, Boykott von China bei irgendwelchen Programmen, was Weltgesundheitsbehörde angeht, denke ich mal auch. Und das World Food Program, was ja China auch massiv unterstützt. Ja, China nutzt ja diese ganzen Softpower-Sachen, um in Afrika einen gewissen Stand zu haben. Aber ja, ich glaube, die Afrikaner, die lassen sich das jetzt langsam nicht mehr so ganz gefallen. Ja, die haben ja China als Alternative zu den alten Kolonialkräften aus Europa und Amerika gesehen. Aber ich glaube, die sind auch mittlerweile so desillusioniert, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen. Mal schauen. Mal schauen. Die UN hat ja angekündigt, dass es sein kann, dass wir innerhalb der nächsten 2 Jahren bis zu 250 Millionen Hungertote haben könnten weltweit. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage derzeit. Weltweit ist in dem Fall halt auch aber nur so ein Feigenblatt, was man dem vorhängt. Aber es ist trotzdem eine Zahl, die extrem ist. Ja, aber da muss man es verhungern leider immer noch sehr viele Leute weltweit, aber nicht 250 Millionen in 2 Jahren. Das ist eine extreme Zahl. Ja, aber die Leute verhungern halt auch da, wo das Bevölkerungswachstum utopisch ist. Das ist halt auch ein Fakt. Jeder, der schon mal durch den Ruhrpott gefahren ist, der ist wahrscheinlich über die U1 gefahren, über die A40 heute. Und die Stadt Dortmund hat sich überreden lassen, da eine Fußgängerampel hinzumachen, die dann rot schaltet, wenn ein Fußgänger draufdrückt. Total gute Idee, finde ich, das in so einer Hauptverkehrsader zu machen. Ja, und haben dann eben auch noch Tempo 30 an der Stelle irgendwie zugesagt zu machen und gedrängt dazu oder irgendwie vereinbart haben sie das mit der Deutschen Umwelthilfe. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt dazu kommt, dass sie das vereinbaren mussten oder wollten mit denen. Aber die hatten dann mal wieder die Finger drin und ja, dabei rauskommt so eine Art, würde ich mal sagen, Stauproduzent voraussichtlich. 20% zusätzliche Autos aus der Stadt rauszuhalten, ist unwahrscheinlich, weil wo sollen sie denn bleiben? Ne? Also, das ist ja auch, also die Straße führt ja auch gar nicht in die Stadt, sondern die führt ja nur durch die Stadt sozusagen und verbindet ja auch die Städte miteinander. Also, da eine 30 km/h-Stelle aufzubauen und eine Fußgängerampel, das ist schon ein ziemliches Nadelöhr, was sie dahin basteln, finde ich echt ein bisschen Banane. Ne? Ja, Autofahrer leiden weiter. Und schon jetzt nächste Woche oder was, Anfang der Woche, tritt hier ein neuer Katalog in Kraft. Ja, wie teuer jetzt alles wird. Unter anderem ab 20 km/h Führerschein weg, wahrscheinlich schon eine Weile, einen Monat oder was. Da habe ich jetzt noch nicht so genau reingeguckt. Ja, bei 20 ist es ein Monat. Aber ich glaube 20. Ein Punkt, okay. 50 Euro. Ja, die wollen immer Geld kassieren, ne? Also. Das ist schon eine Quelle von Start. Also der einzige Punkt, den ich völlig okay finde, ist das mit der Rettungsgasse. Das ist komplett in Ordnung. Aber halt, dass man mehr für Parkverbot und mehr für das und mehr für das. Basic ja, 100 Euro für falsch parken. Nebeneinander fahren müssen. Basic nicht. Blitzer-Apps verbieten sie. Ja, da, nee, die sind schon immer verboten. Ja. Die sind von Anfang an verboten. Alle Blitzwarn-Einrichtungen sind in Deutschland verboten. Was ja, irgendwie auch Blödsinn ist. Das ist im Radio durchsagen. In Münsterland, glaube ich, das ist im Radio durchgesagt. Ja, das ist keine Anlage, die da ist, sondern das ist eine Information dann aus dem Radio. Ja, ich denke mal, die App war auch eine Information aus der App. Kein Radar-Messgerät oder so. Du setzt das halt in Gang. Das ist automatisiert irgendwie, ne? Du machst das an, du steckst dein Handy da ein, du schaltest diese App ein. Das ist ja. Du reibst dir die Hände. Ich kenne Leute, die haben sowas und die kriegen trotzdem ständig Tickets. Also diese Gruppe Menschen wird das nicht. Die leben gern gefährlich. Ja. Nee, die fahren einfach gerne schnell, egal ob. Mir leuchtet das nicht ein, aber. Upsi. Steve Stewart Williams. New study finds that As with humans, male chimpanzees are more variable in brain structure than females. An interesting example of widespread sex difference, greater male variability. Ja, würde ich mal sagen, ist doch kongruent zu anderen Studien sozusagen. Ja, also es besagt einfach, dass du halt beim Männlein mehr krasse Enden hast in der Bell Curve, also dass du halt ziemlich klug, ziemlich dumm, dass es das halt auch gibt und dass es andere Optimierungen gibt oder halt Variationen, wo die Evolution sich halt eher austobt und dass die Frau halt eher in der Ruhepol in unserer genetischen Zweisamkeit spielt, die halt eher Stabilität einbringt und der Mann halt eher ein Experimentierfeld ist, also wortwörtlich von der Evolution so angedacht. Also Das hier ist ein sehr langer Artikel, den ich jetzt mal so spaßeshalber eingereicht habe, weil das ein relativ interessantes Fakt ist, finde ich, dass da die Frauen offensichtlich schneller an Alzheimer leiden oder ja, da anfälliger für sind. Und das hat irgendwie was mit dem Östrogen, glaube ich, zu tun. Ja, und dann war mir das ein bisschen zu schwierig mit dem Artikel. Der ist da sehr ins Detail gegangen und das ist ein ultra langer Artikel für die Damen, die das vielleicht interessiert oder so. Wie sie sich da schützen können, weiß ich gar nicht genau, ob das auch dann vorkam. Aber der Vergleich mit Männern ist ein bisschen, also Männer leiden nicht ganz so schnell unter diesen Problemen, wohl. Interessant ist mit Alzheimer generell, dass auch hier wieder, genauso wie bei Corona, Rauchen tatsächlich hilft. Zwar macht es dir die Lunge kaputt, aber bei Alzheimer und Corona hilft. Also, naja, da zwei Schachteln Filterlose. Zeig mir die Studie. Zwei Schachteln Filterlose. Naja, die Frau, die sie da zitieren, die erzählt eben, dass sie dann. Mit den Wechseljahren fing es an, dass sie anfingen, eben Sachen zu vergessen. Ne? Aber ich meine, das ist auch teilweise. So, er hat sich an alles erinnert. Ja, ja, man kann auch mal was vergessen, Herrgott, ne? Ohne dass man nicht krank ist. Oder ja, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Ja, wenn genau. Ich hier lese, muss sich aber daran erinnern können, auch wenn ich das war. Internet, das muss ich jetzt auch mal hier genderleicht hat mir beigebracht. Ich sehe einen Unterschied mit anderen Worten. Ich muss das direkt mal richtig, die richtigen Fragen stellen. Meine Frage lautet, Also willst du uns damit sagen, dass Frauen einfach kaputt sind? Die kriegen früher oder später Alzheimer, sind wohl scheinbar die Schlechteren. Das ist nichts, was ein Rothändler nicht leisten könnte. Also hier, weißt du. Also. Es gibt übrigens noch andere Zigarettenmarken als Rothändler. Wir haben das hier nur zufällig gewählt. RT23 ohne Filter ist auch gut. Ja, ist vollkommen egal, womit ihr euch vergiftet. Oh, der Artikel ist ja aber von mir, Heiderabad. Ideological Discrimination, Self-Censorship among Philosophers and Beyond. In den amerikanischen Unis findet man langsam heraus, dass man irgendwie in der Kathedrale, also in einer Akademie, die auch mit einem Journalismus gut verbunden ist, irgendwie so einen heftigen Bias irgendwie ins Linke hat. Und wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man auch, dass der Herdentrieb von den Institutionen, die eh schon nach links ein bisschen sich verschoben haben, dass halt auch ein Diskriminierungsbias herrscht. Und da ist weiter unten eine ganz hübsche Grafik dazu, die schick aussieht. Also. Und Chris scrollt nicht runter, wie kann er nur? Ja, Hassrede ist verboten in Schottland. Haben sie eine neue Idee für ein Anti-Hassrede-Gesetz und man darf keine Hassrede mehr anheizen. Und was ihnen da natürlich auch direkt auffällt, sind so Sachen wie, wo war das hier? Also, irgendwas mit Misogynistik. Stirring up hatred can contribute to social atmosphere in which discrimination is accepted as normal, angeblich. Wir sind bald soweit. Das Feminismus. Was hatten sie hier mit? Ah ja, hier genau. A standalone offense of misogynistic harassment is also being looked at. Also frauenfeindliche Belästigung, wo wir ja schon vor Jahren gelernt haben, dass das praktisch alles sein kann. Also jemandem eine Frage stellen oder so. Eine richtige Frage. Es wird aber speziell erwähnt, ne? Also von wegen also. Ja. Religion natürlich haben sie auch wieder mit dabei, wo ich halt eben auch sage, es passt alles überhaupt nicht zusammen, weil Rasse ist was, was man nicht verändern kann. Sexuelle Orientierung ist was, was man nicht ändern kann. Religion ist was, was man auf jeden Fall verändern kann. Und deswegen hat es auch in solchen Listen überhaupt nichts verloren. Punkt. Twitter überlegt sich, wie sie noch unattraktiver werden können. Jack Dorsey hat wohl einen Vorschlag gemacht, dass in Zukunft Twitter eventuell die Äußerungen von Menschen kommentieren könnte. Zum Beispiel von Donald Trump. Also die würden dann zum Beispiel schreiben, nach wissenschaftlicher Meinung hilft es nicht, sich in die Sonne zu legen oder mit Desinfektionsmittel zu gurgeln. Und das würde dann unter dem Tweet von Donald Trump oder über dem Tweet von Donald Trump für jeden lesbar erscheinen. Oder ich wenn Chris wieder über Eintracht Frankfurt lästert und ich melde ihn, dann wird darunter geschrieben, Eintracht Frankfurt ist ein sehr guter Fußballteam. Das glaube ich nicht. Ich bin Jacks blanke Wut auf seine eigene Plattform. Press X zu Daumen, sage ich dann nur. Ich weiß, also spätestens hier stellen sie sich aber doch das Bein, dass sie redaktionellen Inhalt dann machen, oder? Definitiv, ja. Also dann sollte ist man es denken, vorbei ja, mit, vielleicht, mit vielleicht, ich bin vielleicht, nur eine Plattform. Vielleicht sourcen sie es ja wieder aus an irgendwelche Trusted Verifiers da oder wie. Ja, aber auch die greifen ja dann in den Content ein. Ja, und so. Aber die machen ja nur einen Faktencheck. Das ist ja nicht gestaltet. Editoriell, das ist ja nur ein Faktencheck. Da werden nur Fakten dargelegt, hallo. Du meinst, Korrektiv würde dann vielleicht auf Deutsch die Texte schreiben? Ja, warum nicht? Ich meine, das ist ja nur ein Faktencheck. Was hast du gegen Fakten? Willst du hier etwa Fehlinformationen verbreiten mit deinem Frankfurt-Kram und so? Das ist schon so ein bisschen das Gegenteil wie bei uns, ne? Das jetzt, ich stelle vor, bei uns würde die Kühners oder so von Twitter oder von Facebook gecheckt und eingeordnet. Das ist das Gegenteil. Whatever. Die Linksjugend Niedersachsen knutscht. Genau. Linksjugend Niedersachsen hat bei Facebook dieses Bild, was man hier sieht, verbreitet. Die Linksjugend Niedersachsen hat drüben auf Facebook dieses Bild gepostet und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da gerade los ist, schreibt der Herr Willacker hier. Und was man auf dem Bild halt sieht, sind zwei Männer, die sich küssen und zwei Frauen, die sich küssen und die Frauen mit Kopftuch halt für die Leute, die uns jetzt nur zuhören. Und die Männer halt auch mit Kopfbedeckung aus muslimisch geprägten Ländern. Darunter steht Ramadan, Karim, wir wünschen einen gesegneten und liebevollen Ramadan, Linksjugend, Niedersachsen. Es hat noch eine Ebene, Chris. Der rechte Mann hat ein Palästinensertuch auf und der linke Mann hat eine Kippa auf. Ah, also ja. Hier küssen sich ein Jude und ein Araber. Auch richtig. Oh mein Gott. Genau, ich meine, ja, also da gibt's, die Buddhisten. Da gibt es natürlich mehrere Lesearten dafür. Also es macht sicherlich die richtigen Leute sauer, sich das anzugucken. Ja. Aber ja, speziell das mit dem. Aber dieses, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da gerade los ist, ist ja auch so, naja, kann sich inzwischen doch eigentlich jeder vorstellen, was auf Facebook los ist, wo ein Bild gepostet. Die üblichen Verdächtigen brüllen sich gegenseitig so lange an, bis sie heiser sind. Großbuchstaben, ja. Was soll da schon passieren? Ja. Schauspieler oder gestellte Fotos oder echt? Was meinst du? Also das erste ist auf jeden Fall gestellt gewesen. Mit der Kippa und dem. Ja. Nee, einfach nicht im Sinne von, das könnte, wegen mir ist das vielleicht noch ein Pärchen im echten Leben, aber das Foto, die sind beide auf jeden Fall gestellt. Also inszeniert worden. Ne? Mhm. Das siehst du da. Ach Gott, SpongeBob. Warum? Ja, das ist hier Wishing Everyone a Happy Ramadan mit SpongeBob und dem voll, anderen Typen. Voll gut. Und ja, ich meine, das. Ja gut, Patrick verzeihe ich das, der ist einfach zu doof. aber Sponge kann es besser wissen. Und Gary ist gar nicht zu sehen. Ja, aber da gibt es doch auch dieses Memory-TV-Meme, wo ein Gelehrter sagt, he lives in a giant pineapple under the sea. How do you think he acquired it? By Jihad. Und da hast du es. Also er hat sein Haus, sein Haus durch den Jihad bekommen. Also, okay. Also, das war auch noch nie, das hat er wirklich gesagt, oder? Ja, ich meine, was es gibt ja auch diese Theorie, dass SpongeBob schwul wäre und so weiter und so fort. Und ja, keine Ahnung, ob sich das alles so gut mit dem Islam verträgt. Ich habe da so meine Zweifel. Ansonsten, wenn sie irgendwelche Bilder raushauen mit Frohe Weihnachten oder so, können sie das meinetwegen auch machen. Aber ja, es liegt eigentlich eher darin, dass solche Serien sicherlich in einem mehrheitlich muslimischen Land nicht unbedingt gedreht werden würden. Das ist eigentlich das. Nee, das ist ja gezeichnet, Chris. Die werden nicht wirklich. Das sind Ja, die also. Zeichnungen werden aber immer noch fotografiert. Die Zeichnungen werden aber immer noch Das macht aber gedreht. vernünftig, So. SpongeBob. SpongeBob Live-Action-Movie. Ich freue mich Die schon drauf. Zeichnungen werden Hollywood immer noch macht ja gedreht irgendwann in alles. Frankfurter. Jetzt hier, jetzt glauben Sie, können sich ja alles erlauben hier, wenn wir erst rumrauchen, dann Eintracht Frankfurt und dann wird sich hier noch irgendwie lustig gemacht. Du So, musst hier. rauchen, Chris, du musst Ja, genau. rauchen. Ruhe im Kasten. Nichtrauchverbot. Ja. Oh, Frechheit. Meine Meinungsfreiheit wurde eingeschränkt. Ja, nämlich Chris hat seit heute, seit wir diese ganzen Probleme hatten, haben wir dank der neuen Technik, haben wir jetzt die Möglichkeit von Chris gemutet zu werden. Genau. Vielen Dank. Und dieses Und fand ich außerdem habe ich die Show nur wegen Thaddäus geguckt. Der ist mein Role Model. Sehe ich es nicht drauf an. ja, Gemütet dieses hier habe ich einfach wegen dieser wunderschönen Formulierung nochmal mit einfließen lassen, die wir, glaube ich, alle in unseren Sprachgebrauch aufnehmen sollten. Ich werde es jedenfalls tun. Ali Utlu schreibt hier: Süßwassermuslime wollen einfach die Realität nicht wahrhaben. Kein Wunder, kaum einer von denen hat den Koran gelesen und wenn doch, ihn fast nie verstanden. Die, die es verstanden haben, nennen sich Ex-Muslime, schreibt er hier. Das Süßwasser Süßwassermuslime fand ich einfach ist herzerfrischend. Ja, aber das ist Ja. auch immer noch mein Fazit, was ich nach der Bibel hatte, als ich die Bibel komplett gelesen habe, dachte ich mir einfach, die funktioniert nur, wenn du das Buch halt nicht liest. Wenn du das Ja. Buch liest und danach also wirklich noch gläubig bist, dann bist du vielleicht auch einfach nicht so helle und dann bringt es dir auch irgendwas oder so. Aber jeder, der drei, vier Gehirnzellen zusammen hat, die tun, der liest das Buch und sagt, nee, Das sind so war zwei das Bücher, nicht. ne? Also, Bieb, bob, bieb, das bieb. sind ja zwei Bücher. Gott gut. Bieb, bob, Widersprechen sich bieb, auch ein bisschen. Ja, das sowieso, aber da steht zum Okay. Teil so ein Rotz drin, wo du dir echt denkst, ja, meine Fresse, Alter, bestimmt so war es, Jungs. Ey, dann lieber Ja. griechische Mythologie, da geht wenigstens was ab. Ja, das stimmt. Das waren die Weltraumaffen. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was der schadet. Ach, tatsächlich. Schon durch. Ja, Genau. lasst euch nicht gendern. Auf Wiedersehen. Geht mal wieder in den Wald. Ja, Ätherische geht Öle in den atmen. Wald mit Maske, Maskenpflicht im Ja. Wald. Und Nee, weil es vergesst keine nicht, das Maske Einzige gegen Nee. Corona hilft Rothändle und Miete pro Kopf lesen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Solange ihr Und Hirschquelle voneinander trinken. haltet, könnt ihr aber bitte auch mit, ohne Ja. Maske in den Wald Zeige ich gehen. dem Ewe nochmal, was ich hier auch machen kann. Was kannst du noch machen? Rothändel hilft Nicht ähnlich das viel hier. wie aerosolisierter Alkohol. Die Ärzte sind Rival ohne. So. Ey! Der Ewe muss uns leider verlassen. Alter! Schulzen Er war für uns so. rausgekickt. Peng. Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Kultur Marxismus. Ohne Exzessos. Tschüss.